Ein für allemal. Meine Tochter kommt mit dem Major ins Geschrei. Und kurz und gut, ich biete den Junker aus. Du hast ihn nicht in dein Haus geschwatzt. Hast ihm deine Tochter nicht nachgeworfen. Hab ihn nicht in mein Haus geschwatzt. Hab ihm's Mädel nicht nachgeworfen. Wer nimmt Notiz davon? Ich hätte Major besser auftrumpfen oder hätte gleich alles seiner Exzellenz, dem Herrn Papa, stecken sollen. Geschwätz! Wer kann dir was anhaben? Du gehst deiner Profession nach und raffst Skolaren zusammen, wo sie zu kriegen sind. Sag mir, was wird bei dem Ganzen herauskommen? Nehmen kann er das Mädel nicht. Wenn so ein Moussier von sich da und dort schon herumgeholfen, schmeckt's freilich, einmal auf Süßwasser zu graben. Gib du Acht! Und wenn du aus jedem Astloch ein Auge strecktest und vor jedem Blutstropfen Schildwache ständest, er wird sie dir beschwatzen, dem Mädel eins hinsetzen und das Mädel ist verschimpfiert, auf ihr Leben lang. Jesus Christus, worauf kann so ein Windfuß sonst sein Absehen richten? Das Mädel ist schön, schlank, führt seinen netten Fuß. Unterm Dach mag's aussehen, wie es will, darüber guckt man bei euch Weibsleuten weg. Wenn's nur der liebe Gott Parterre nicht hat fehlen lassen. Mensch ist Mensch, das muss ich wissen. Solltest nur die wunderhübschen Billetter lesen, die der gnädige Herr an deine Tochter schreiben tut. Da sieht man's ja sonnenklar, wie's ihm pur um ihre schöne Seele zu tun ist. Das ist die Höhe. Auf den Sack schlägt man, den Esel meint man. Na, wie hab ich's gemacht? Hat man's erst so weit im Reinen, dass die Gemüter top machen? Wutsch, nehme die Körper ein Exempel. Sieh doch die prächtigen Bücher an, die der Herr Major ins Haus geschafft haben. Deine Tochter betet immer draus. Betet? Da saugt mir das Mädel über himmlische Alfanzereien ein, das läuft dann ins Blut und wirft mir die Handvoll Christentum auseinander, die der Vater mit knapper Not so noch zusammenhielt. Das Mädel setzt sich alles Teufelszeug in den Kopf, schämt sich, dass sein Vater Miller der Geiger ist und verschlägt mir am Ende einen ehrbaren Schwiegersohn. Nein, Gott verdamm ich, dem Major will ich weisen, wo Meister Zimmermann das Loch gemacht hat. Miller, wie manchen schönen Groschen haben uns nur die Präsente... Eh will ich meinen Violoncello zerschlagen, ich's mir schmecken lass von dem Geld. Stell den vermaledeiten Kaffee ein und das Tobakschnupfen. So brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zum Markte zu treiben. Ich hab mich satt gefressen und immer ein gutes Hemd auf dem Leib gehabt, ehe so ein vertragter Tausendsasser in meine Stube geschmeckt hat. Na, nur nicht gleich mit der Tür ins Haus. Ich spreche ja nur, man müsste den Herrn Major nicht diskutieren, weil sie des Präsidentensohn sind. Darum, just eben darum muss die Sache noch heute auseinander. Der Präsident muss mir's Dank wissen, wenn er ein rechtschaffener Vater ist. Du wirst mir meinen Rock ausbürsten und ich werde mich bei seiner Exzellenz anmelden lassen. Ich werde sprechen zu seiner Exzellenz. Dero Herr Sohn haben ein Aug auf meine Tochter. Meine Tochter ist zu schlecht zu dero Herrn Sohnes Frau, aber zu dero Herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu kostbar. Und damit basta. Ich heiße Miller. Ach, guten Morgen, Herr Sekretare. Hat man auch einmal wieder das Vergnügen? Meinerseits. Meinerseits, wo eine Kavaliersgnade einspricht, kommt mein bürgerliches Vergnügen in gar keine Rechnung. Was Sie nicht sagen, Herr Sekretär. Des Herrn Majors von Walter hohe Gnaden machen uns wohl je und je das Pläsier. Doch verachten wir darum niemand. Dem Herrn einen Sessel, Frau. Wollen Sie ablegen, Herr Landsmann? Nun und wie befindet sich meine zukünftige... Oder Gewesene? Ich will doch nicht hoffen. Kriegt man sie nicht zu sehen? Danken der Nachfrage, Herr Sekretare. Aber meine Tochter ist doch gar nicht hochmütig. Bedauern's nur, dass sie die Ehre nicht haben kann vom Herrn Sekretare. Sie ist eben in die Mess, meine Tochter. Das freut mich. Ich werde einmal eine fromme christliche Frau an ihr haben. Ja, aber Herr Sekretare... Ach, Weib. Wenn Ihnen unser Haus sonst irgendwo dienen kann, mit allem Vergnügen, Herr Sekretare. Sonst irgendwo? Schönen Dank, schönen Dank. Aber wie der Herr Sekretare selber die Einsicht werden haben, gut ist gut und besser ist besser. Und einem einzigen Kind mag man nicht vor seinem Glück sein. Sie werden mich doch wohl merken, Herr Sekretare. Merken? Wie meinen Sie das? Nun, ich meine, weil eben halt der liebe Gott meine Tochter Bardou zur gnädigen Madame will haben. Was sagen Sie da? Bleiben sitzen, Herr Sekretär. Das Weib ist eine alberne Gans. Wo soll eine gnädige Madame herkommen? Was für ein Esel streckt sein Langohr aus diesem Geschwätze? Was ich weiß, weiß ich. Und was der Herr Major gesagt hat, das hat er gesagt. Willst du dein Maul halten? Was kannst du wissen? Ach, kehren sich an das Geklatsch nicht, Herr Vetter. Marsch du in deine Küche. Werden mich doch nicht für des Dummkopfs leiblichen Schwager halten, dass ich oben aus wollen mit dem Mädel, Herr Sekretarius? Auch habe ich das nicht um Sie verdient, Herr Musikmeister. Meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieben. Ich habe ein Amt, das einen Haushälter nähern kann. Der Präsident ist mir gewogen. Aber wenn Mamsell Luise vielleicht von einem adeligen Windbeutel herumgeholt... Herr Sekretär Wurm, mehr Respekt, wenn man bitten darf. Halte dein Maul, sage ich. Lassen Sie es gut sein, Herr Vetter. Es bleibt beim Alten. Was ich Ihnen verwichenen Herbst zum Bescheid gab, bring ich heute wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an, wohl und gut, so mag sie sehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf, noch besser, in Gottes Namen, wollte ich sagen. So stecken Sie den Korb ein und trinken eine Bouteille mit dem Vater. Das Mädel muss mit Ihnen leben, ich nicht. Warum soll ich hier einen Mann, den Sie nicht schmecken kann, aus purem Eigensinn an den Hals werfen? Kurz und gut, ich gebe meinen Konsens absolut nicht. Meine Tochter ist zu was Hohem gemünzt. Und ich laufe in die Gerichte, wenn mein Mann sich beschwatzen lässt. Willst du Arm und Beine zwei haben? Ein väterlicher Rat vermag bei der Tochter viel. Und hoffentlich werden Sie mich kennen, Herr Miller. Das Mädel muss Sie kennen. Ich will Ihnen aufs Haar hin sagen, ob Sie ein Mann fürs Orchester sind. Aber eine Weiberseel ist auch für einen Kapellmeister zu spitzig. Und von der Brust weg, Herr Vetter. Ich bin halt ein gerader Kerl. Für meinen Rat würden Sie sich wenig bedanken. Ich rate meiner Tochter zu keinem. Aber Sie missrate ich meiner Tochter. Herr Sekretarius, lass mich ausreden. Einem Liebhaber, der den Vater zu Hilfe ruft, haue ich keine hohle Haselnuss zu. Hinter dem Rücken des Vaters muss er sein Gewerb an die Tochter bestellen. Machen muss er, dass das Mädel lieber Vater und Mutter zum Teufel wünscht, als ihn fahren lässt. Oder selber kommt, dem Vater zu Füßen sich wirft und sich um Gottes Willen den Tod oder den Herzeinzigen ausbittet. Das nenne ich einen Kerl, das heißt lieben. Ach, wer es bei dem Weibsvolk nicht so weit bringt, der soll auf seinem Gänsekiel reiten. Obligation, Herr Miller. Für was? Haben ja doch nichts genossen, Herr Sekretär. Hinzieh der. Ist mir's doch wie Gift und Operment, wenn ich den Federfuchser zu Gesicht kriege. Ein konfiszierter, widriger Kerl, als hätte ihn irgendein Schleichhändler in die Welt meines Herrgotts hineingeschachert. Nein! Ehe ich meine Tochter an so einen Schuft wegwerfe, lieber soll sie mir... Gott verzeih mir's. Ach, der Hund! Aber man wird dir's Maul sauber halten. Ach, du mit deinem pestilenzialischen Junker hast mich so in Harnisch gebracht. Bist nie dümmer, als wenn du um Gottes Willen gescheit sein solltest. Was hat das Geträtsch von einer gnädigen Madame vorstellen sollen? Na, dem muss man sowas an die Nase heften. Bums, haben's Fürst, Mätresse und Präsident. Und du hast das siedende Donnerwetter am Hals. Guten Morgen, lieber Vater. Brav, Luise. Freut mich, dass du so fleißig an deinen Schöpfer denkst. Bleib immer so und sein Arm wird dich halten. War er da, Mutter? Wer, mein Kind? Ferdinand. Ich dachte, meine Luise hätte den Namen in der Kirche gelassen. Ich verstehe ihn, Vater. Fühle das Messer, das er in mein Gewissen stößt, aber es kommt zu spät. Ich habe keine Andacht mehr. Der Himmel und Ferdinand reißen an meiner Seele. Doch, Vater... Wenn meine Freude über sein Meisterstück mich ihn selbst übersehen macht, muss das Gott nicht ergötzen. Na, da haben wir es. Das ist die Frucht von dem gottlosen Lesen. Verzeih er mir. Ich will ja nur wenig. An ihn denken, das kostet doch nichts. Wenn die Mücke in ihren Strahlen sich sonnt, kann sie das strafen, die Sonne? Höre, Luise, das bissel Bodensatz meiner Jahre, ich gebe es hin, hättest du den Major nie gesehen. Was sagt er da? Was? Nein, er meint es anders. Er wird nicht wissen, dass Ferdinand mein ist. Mir geschaffen, mir zur Freude, vom Vater der Liebenden. Als ich ihn das erste Mal sah und mein Herz bekräftigte, er ist's. Damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Ich sah keine Welt mehr. Und doch besinne ich mich, dass sie niemals so schön war. Ich wusste von keinem Gott. Und doch habe ich ihn nie so geliebt. Luise, nimm meinen alten Kopf, nimm alles, alles. Den Major, Gott ist mein Zeuge. Ich kann dir ihn nimmer geben. Auch will ich ihn ja jetzt nicht, mein Vater. Ich entsag ihm für dieses Leben. Aber dann, Mutter, dann, wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen, wenn von uns abspringen all die verhassten Hülsen des Standes, Menschen nur Menschen sind. Ich bringe nichts mit mir als meine Unschuld. Aber der Vater hat ja oft gesagt, dass der Schmuck und die prächtigen Titel wohlfeil werden, wenn Gott kommt und die Herzen im Preise steigen. Ich werde dann reich sein, Mutter. Dort rechnet man Tränen für Triumphe und schöne Gedanken für Ahnen an. Ich werde dann vornehm sein, Mutter. Was hätte er dann noch seinem Mädchen voraus? Luise, der Major! Bleib sie doch, Mutter. Wie sehe ich aus? Ich muss mich ja schämen. Ich darf mich vor seiner Gnaden so nicht sehen lassen. Du bist blass, Luise. Nichts. Nichts, du bist ja da. Und liebt mich meine Luise noch? Mein Herz ist das gestrige, geht's auch das deine noch? Ich will nur sehen, ob du heiter bist und gehen und es auch sein. Du bist's nicht. Doch, doch, mein Geliebter. Du bist's nicht. Was hast du? Weiß ich nur diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolke über die Welt. Was bekümmert dich? Ferdinand, dass du wüsstest, wie schön in dieser Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt. Was ist das? Wie kommst du auf das? Du bist meine Luise. Wer sagte, dass du noch etwas sein solltest? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Blick, in einen Traum von dir, wenn ich weg bin. Und du hast noch Klugheit neben deiner Liebe. Schäme dich. Du willst meine Augen von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich ganz gewiss stürzen muss. Ich sehe in die Zukunft. Dein Vater. Mein Nichts. Ferdinand. Man trennt uns. Trennt uns? Wer kann die Töne eines Akkords auseinanderreißen? Ich bin ein Edelmann, aber lass doch sehen, ob mein Adelsbrief gültiger ist als die Handschrift des Himmels in Luisens Augen. Dieses Weib ist für diesen Mann. Ich bin des Präsidenten Sohn. Wer als die Liebe kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landeswucher meines Vaters vermachen wird? Oh, wie fürchte ich in diesen Vater. Ich fürchte nichts, nichts als die Grenzen deiner Liebe. Lass Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und darüber hin in Luisens Arme fliegen. Mir vertraue dich, ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen. Empfangen für dich jede Wunde, auffassen für dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude, dir ihn bringen in der Schale der Liebe. Ich bitte dich, schweig. Du weißt nicht, dass deine Hoffnungen mein Herz wie Furien anfallen. Luise. Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich. Jetzt, von heute an, ist der Friede meines Lebens aus. Wilde Wünsche werden rasen. Gott, vergib dir's. Du hast Feuer in mein Herz geworfen. Und es wird nimmer, nimmer gelöscht werden. Ein ernsthaftes Attachement? Mein Sohn? Nein. Ihre Exzellenz haben die Gnade, mir den Beweis zu befehlen. Dass er der Bürgerkanaille den Hof macht, Flatterien sagt, meinetwegen auch Empfindungen vorplaudert. Das sind lauter Sachen, die ich möglich finde, verzeihlich finde. Aber noch gar die Tochter eines Musikers. Musikmeister Millers Tochter. Hübsch, zwar das versteht sich. Das schönste Exemplar einer Blondine, die nicht zu viel gesagt neben den ersten Schönheiten des Hofes noch Figur machen würde. Er sagt mir, Wurm, er habe ein Auge auf das Ding. Das Mädchen ist schön, sagt er. Das gefällt mir meinem Sohn, dass er Geschmack hat. Spiegelt er der Närrin solide Absichten vor, umso besser. Das zeigt mir an, dass er Witz hat. Er kann Präsident werden. Setzt er es noch dazu durch? Herrlich, das zeigt mir an, dass er Glück hat. Und schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel? Unvergleichlich. Dann trinke ich auf die guten Aspekte meines Stammbaums seine Bouteille Malaga mehr und bezahle die Abfindung für seine Dirne. Alles, was ich wünsche, ist, dass Ihre Exzellenz es nicht nötig haben möchten, diese Bouteille zu Ihrer Zerstreuung zu trinken. Wurm? Besinne sich. Dass er sich seinen Nebenbuhler gern vom Hals geschafft hätte, glaube ich ihm gern. Da er meinen Sohn bei dem Mädchen auszustechen Mühe haben möchte, soll ihm der Vater zur Fliegenklatsche dienen. Das finde ich begreiflich. Nur, mein lieber Wurm, muss er mich nicht prallen wollen. Nur, versteht er mich, muss er den Pfiff nicht bis zum Einbruch in meine Grundsätze treiben. Ihre Exzellenz verzeihen, wenn auch wirklich, wie Sie argwöhnen, die Eifersucht im Spiel sein sollte, so wäre sie es nur mit den Augen, nicht mit der Zunge. Und ich dächte, sie bliebe ganz weg. Was verschlägt es ihm denn, ob er das Goldstück frisch aus der Münze oder vom Bankier bekommt? Tröst er sich mit dem hiesigen Adel. Bei uns wird selten eine Mariage geschlossen, wo nicht wenigstens ein halb Dutzend der Gäste oder der Aufwärter das Paradies des Bräutigams geometrisch ermessen kann. Ich mache hier gern einen Bürgersmann, gnädiger Herr. Überdies kann er mit Nächsten die Freude haben, seinem Nebenbuhler den Spott auf die schönste Art heimzugeben. Eben jetzt liegt der Antrag im Kabinett, dass auf die Ankunft der neuen Herzogin Lady Milford zum Schein den Abschied erhalten und den Betrug vollkommen zu machen eine Verbindung eingehen soll. Der Herzog sucht eine Partie für die Milford. Damit nun der Fürst im Netz meiner Familie bleibe, soll mein Ferdinand die Milford heiraten. Ist ihm das helle? Lass mich die Augen beißen. Ich kündige meinem Sohn noch diesen Vormittag seine Vermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll seinen Argwohn entweder rechtfertigen oder ganz widerlegen. Ich bitte Sie um Vergebung. Das finstere Gesicht, das er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, lässt sich ebenso gut auf Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zuführen, als derjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wählen Sie ihm die untadeligste Partie im Land. Und sagt er ja, dann lassen Sie Ihren Sekretär Wurm 3 Jahre Kugeln schleifen. Ach. Es ist nicht anders. Die Mutter, die Dummheit selbst, hat in ihrer Einfalt so viel geplaudert. Gut. Diesen Morgen noch. Nur vergessen Eure Exzellenz nicht, dass der Major der Sohn meines Herrn ist. Er soll geschont werden, Wurm. Und dass der Dienst, Ihnen von einer unwillkommenen Schwiegertochter zu helfen... Den Gegendienst wert ist, ihm zu einer Frau zu helfen, auch das. Ewig der Ihrige, gnädiger Herr. Was ich ihm vorhin vertraut habe, Wurm. Wenn er plaudert... Dann zeigen Eure Exzellenz meine falschen Handschriften auf. Du bist mir gewiss. Ich halte dich in deiner eigenen Schurkerei. Hofmarschall von Kalb. Kommt wie gerufen. Guten Morgen, mein Bester. Wie geruht, wie geschlafen. Sie verzeihen doch, dass ich so spät das Vergnügen habe. Dringende Geschäfte, der Küchenzettel, die Visitenbillets, das Arrangement für die heutige Schlittenfahrt. Ah, denn musste ja auch bei dem Levé zugegen sein, seiner Durchlauf das Wetter verkündigen. Ja, Marschall, da haben Sie freilich nicht abkommen können. Obendrein hat mich ein Schelm von Schneider sitzen lassen. Und doch fix und fertig. Und das ist noch nicht alles. Ach, ein Malheur jagt heute das andere. Ach, hören Sie nur, ich steige kaum aus dem Wagen. Werden die Hengste scheu, schlagen aus, dass mir der Gassenkot über und über an die Beinkleider spritzt. Setzen Sie sich in meine Lage, warum? Und da stand ich, spät war es, und in dem Aufzug vor seine Durchlauch, Gott, der Gerechte. Was fällt mir bei? Ich fingiere eine Ohnmacht. Man bringt mich Hals über Kopf in die Kutsche, ich in voller Karriere nach Haus, wechsle die Kleider. Fahre zurück. Was sagen Sie? Und bin noch immer der Erste in der Antichambre. Ein herrliches Impromptu des menschlichen Witzes. Sie sprachen also schon mit dem Herzog? Ja. 20 Minuten und eine halbe. Und wissen wir also ohne Zweifel eine wichtige Neuigkeit? Seine Durchlaucht haben heute einen Merdois-Biber an. Man denke. Nun, Marschall, da habe ich doch eine bessere Zeitung für Sie. Dass Lady Milford Majorin von Walter wird, ist Ihnen doch gewiss etwas Neues. Denken Sie. Und das ist schon richtig gemacht? Unterschrieben, Marschall. Und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub die Lady auf seinen Besuch präparieren und den Entschluss meines Ferdinand bekannt machen? Mit 1000 Freuden, mein Bester. Ja, was könnte mir erwünschter kommen? Ich fliege. Leben Sie wohl. In 3/4 Stunden weiß es die ganze Stadt. Mein Sohn soll hereinkommen. Sie haben befohlen? Leider muss ich das, wenn ich meines Sohns einmal froh werden will. Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeit lang. Und ich finde die rasche, offene Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzückte. Du fliehst mich, fliehst deine Zirkel. Dein Jan verzeiht man 10 Ausschweifungen vor einer einzigen Grille. Überlass diese mir. Mich lass an deinem Glück arbeiten. Komm, umarme mich, Ferdinand. Sie sind heute sehr gnädig, mein Vater. Heute. Und dieses heute noch mit der Grimasse. Ferdinand, ich spreche zu meinem Sohn. Wem habe ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht? Eine Geschichte, die desto blutiger in mein Inwendiges schneidet, je sorgfältiger ich das Messer vor der Welt verberge. Sage mir, wem tat ich dies alles? Doch mir nicht, Vater. Doch auf mich soll der blutige Widerschein dieses Frevels nicht fallen. Bei Gott besser nicht geboren sein, als dieser Missetat zur Ausrede dienen. Ferdinand, ich will mich nicht erhitzen. Lohnst du mir so meine rastlose Sorge, so meine schlaflosen Nächte, so den ewigen Skorpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Verantwortung, auf mich der Fluch. Du empfängst Glück. Das Verbrechen klebt nicht am Erbe. Feierlich entsag ich einem Erbe, das mich nur an einen abscheulichen Vater erinnert. Hör! Bring mich nicht auf! Wenn es nach deinem Kopf ginge, kröchest du dein Leben lang im Staub. Immer noch besser, Vater, als ich kröch um den Thron herum. Zwingen muss man dich, dein Glück zu erkennen. Wo 10 andere mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, wirst du spielend im Schlaf gehoben. Ich habe es durchgesetzt beim Fürsten. Du wirst die Uniform ausziehen und in das Ministerium eintreten. Der Fürst sprach vom geheimen Rat. Das begeistert dich nicht? Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die ihrigen sind. Ihre Glückseligkeit macht sich nur selten anders als durch Verderben bekannt. Neid, Furcht, Verwünschung sind die traurigen Spiegel, worin sich die Hoheit eines Herrschers belächelt. Tränen, Flüche, Verzweiflung, die entsetzliche Mahlzeit, wovon diese gepriesenen Glücklichen betrunken aufstehen und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taumeln. Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben. Meisterhaft. Herrlich. Nach 30 Jahren die erste Vorlesung wieder. Nur schade, dass mein 50-jähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist. Doch dieses seltene Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit nach Wunsch exerzieren kannst. Du wirst dich entschließen, noch heute, eine Frau zu nehmen. Ich habe der Lady Milford in deinem Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Aufschub bequemen, dahin zu gehen, dir zu sagen, dass du ihr Bräutigam bist. Der Milford? Wenn sie dir bekannt ist. Welcher Schandsäule im Herzogtum ist sie das nicht? Aber ich bin wohl lächerlich, Vater, dass ich Ihre Laune für ernst nehme. Würden Sie Vater zu dem Schurkensohn sein wollen, der eine privilegierte Buhlerin heiratet? Noch mehr. Ich würde selbst um Sie werben, wenn Sie ein 50er möchte. Würdest du zu dem Schurkenvater nicht Sohn sein wollen? Nein, so wahr Gott lebt! Eine Frechheit! Ich Ihrer Seltenheit wegen vergebe. Ich bitte Sie, Vater, lassen Sie mich nicht länger in einer Vermutung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen. Bist du toll? Welcher Mensch von Vernunft würde nicht nach der Distinktion geizen, mit seinem Landesherrn an einem dritten Ort zu wechseln? Distinktion? Nennen Sie es Distinktion? Damit dem Fürsten zu teilen, wo er unter den Menschen hinunterkriecht? Sie können lachen und ich will über das hinweggehen. Mit welchem Gesicht soll ich vor den schlechtesten Handwerker treten, der mit seiner Frau doch wenigstens seinen ganzen Körper zur Mitgift erhält? Mit welchem Gesicht vor die Welt? Mit welchem vor die, die den Flecken ihrer Ehre in meiner Schande auswaschen würden? Ferdinand! Ich beschwöre Sie bei Himmel und Erde, Vater! Mein Leben habe ich von Ihnen. Ich werde keinen Augenblick anstehen, es Ihrer Größe zu opfern. Meine Ehre, Vater, wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtfertiges Schelmenstück, mir das Leben zu geben, und ich muss den Vater wie den Kuppler verfluchen! Brav. Jetzt sehe ich, dass du ein ganzer Kerl bist und der besten Frau im Herzogtum würdig. Sie soll dir werden. Noch diesen Mittag wirst du dich mit der Gräfin Ostheim verloben, wo doch hoffentlich deine Ehre nichts einwenden wird. Nein, nein. Friederike Ostheim könnte jeden anderen zum Glücklichsten machen. Ich warte auf deine Dankbarkeit, Ferdinand. Ihre Wahl ist untadelhaft, aber ich kann, bedauern Sie mich, ich darf die Gräfin nicht lieben. Jetzt habe ich den Herrn. Es war also nicht die Person, sondern die Heirat, die du verabscheutest. Halt! Ist das der Respekt, den du mir schuldig bist? Du bist bei der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort. Hof und Stadt wissen es. Wenn du mich zum Lügner machst, vor dem Fürsten, der Lady, dem Hof und der Stadt zum Lügner machst, oder wenn ich hinter gewisse Historien komme, oh, was bläst auf einmal das Feuer in deinen Wangen aus? Nichts, Vater. Und wenn es was ist, und wenn ich die Spur finden sollte, woher diese Widersetzlichkeit stammt, geh den Augenblick. Die Wachparade fängt an. Du wirst bei der Lady sein, sobald die Parole gegeben ist. Wenn ich auftrete, zittert dein Herzogtum. Lass doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn meistert. Junge, ich sage dir, du wirst dort sein. Meines Vaters Stimme. Ja, ich will zu ihr, will hin. Will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiegel vorhalten. Und wenn du dann noch meine Hand verlangst, im Angesichte des Adels, des Militärs und des Volks, umgürte dich mit dem ganzen Stolz deines Englands. Ich verwerfe dich, ein deutscher Jüngling. Die Offiziers gehen auseinander. Die Wachtparade ist aus. Aber ich sehe keinen Walter. Du sahst ihn nicht? Nein. Sophie, man soll mir den wildesten Renner herausführen, der im Marschstall ist. Ich muss ins Freie. Menschen sehen blauen Himmel. Mich leichter reiten ums Herz herum. Wenn Sie sich unpässlich fühlen, Milady, lassen Sie den Herzog hier Tafel halten. Oder die Lombardtische vor Ihren Sofa setzen. Ach, mir sollte der Fürst und sein ganzer Hof zu Gebote stehen und eine Grille in Kopf surren. Verschone mich. Soll ich meine Zimmer mit diesem Volk tapezieren? Das sind schlechte, erbärmliche Menschen, die sich entsetzen, wenn mir ein warmes, herzliches Wort entwischt. Was fange ich mit Leuten an, deren Seelen sogleich als ihre Uhren gehen? Kann ich eine Freude dran finden, sie was zu fragen, wenn ich im Voraus weiß, was sie mir antworten werden? Worte mit ihnen wechseln, wenn sie das Herz nicht haben, anderer Meinung zu sein als ich, weg mit ihnen. Aber den Fürsten werden Sie doch ausnehmen, Milady. Wahr ist's. Er kann jedes Gelüst meines Herzens wie ein Feenschloss aus der Erde rufen. Er setzt den Saft von zwei Indien auf die Tafel, lässt die Quellen seines Landes gen Himmel springen oder das Mark seiner Untertanen in einem Feuerwerk hinpuffen. Aber kann er auch seinem Herzen befehlen, gegen ein großes, feuriges Herz groß und feurig zu schlagen? Mein Herz hungert bei all dem Vollauf der Sinne. Milady, wie lang ist es denn, dass ich Ihnen diene? Weil du erst heute mit mir bekannt wirst. Sophie, ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft, aber mein Herz habe ich frei behalten. Ein Herz, meine Gute, das vielleicht eines Mannes noch wert ist. Wir Frauenzimmer können nur zwischen Herrschen und Dienen wählen. Aber die höchste Wonne der Gewalt ist doch nur ein elender Behelf. Wenn uns die größere Wonne versagt wird, Sklavinnen eines Mannes zu sein, den wir lieben. Milady. Gib mir den Mann, den ich jetzt denke, den ich anbete, sterben oder besitzen muss. Lass mich aus seinem Mund vernehmen, dass Tränen der Liebe schöner glänzen in unseren Augen als die Brillanten in unserem Haar. Und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstentum vor die Füße. Milady! Habe ich zu viel gesagt? Oh, so lass mich deine Zunge mit meinem Zutrauen binden. Nein, nein. Höre noch mehr, höre alles. Die Verbindung mit dem Major Du und die Welt stehen im Wahnsinn seine Hofkabale. Schäme dich meiner nicht. Sie ist das Werk meiner Liebe. Oh Gott, sie ließen sich verschwatzen, Sophie. Der schwache Fürst, der schlaue Walter, der alberne Marschall. Jeder von ihnen wird darauf schwören, dass diese Heirat das unfehlbarste Mittel sei, mich dem Herzog zu retten. Unser Band umso fester zu knüpfen. Nein. Ja, es zu trennen. Verlogene Lügner, ihr selbst führt mir jetzt meinen Geliebten zu. Hab ich ihn einmal? Hab ich ihn? Oh, dann auf immer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit. Seine Durchlaucht der Herzog empfehlen sich Milady zu gnaden und schicken ihn in diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig. Mensch, was bezahlt dein Herzog für diese Steine? Sie kosten ihn keinen Heller. Was? Nichts kosten ihn diese unermesslich kostbaren Steine? Gestern sind 7000 Landeskinder nach Amerika fort. Die zahlen alles. Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst. Edelsteine wie diese da. Ich habe auch ein paar Söhne darunter. Doch keinen gezwungenen. Oh nein! Lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche vorlaute Bursche vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen. Und die ganze Armee schrie, Juhe, nach Amerika. Gott, Gott. Und ich hörte nichts und ich merkte nichts. Ja, gnädige Frau, warum musstet ihr mit unserem Herrn gerade auf die Bärenhatz reiten, als man den Lärmen zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hättet ihr doch nicht versäumen sollen. Wie uns die gellenden Trommeln verkündeten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten und hier eine wütende Mutter lief, ihr Kind an Bajonetten zu spießen und wie mein Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinanderriss und wir Graubärte verzweiflungsvoll dastanden und den Burschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt. Oh, und das polternde Wirbelschlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören. Weg mit diesen Steinen! Mäßige dich, armer alter Mann. Sie werden wiederkommen. Sie werden ihr Vaterland wiedersehen. Das weiß der Himmel, das werden sie. Noch am Stadttor drehten sie sich um und schrien, Gott mit euch, Weib und Kinder! Es lebe unser Landesvater. Am jüngsten Gericht sind wir wieder da. Abscheulich. Mich beredete man, ich hätte sie alle getrocknet, die Tränen des Landes. Schrecklich gehen mir die Augen auf. Geh, sag deinem Herrn, ich werd ihm persönlich danken. Und das nimm, weil du mir Wahrheit sagtest. Leg's zu dem Übrigen. Sophie, spring ihm nach. Frag ihn um seinen Namen. Er soll seine Söhne wiederhaben. Ging nicht jüngst ein Gerücht, dass das Feuer bei 400 Familien einen Bettelstab gebracht habe? Allerdings, Milady. Die Unglücklichen dienen ihren Gläubigen als Sklaven. Oder verderben in den Schächten der fürstlichen Silberbergwerke. Dass das ohne Verzug in die Landschaft gebracht werde. Man soll es sogleich zu Geld machen und den Gewinst unter die 400 verteilen, die der Brand ruiniert hat. Aber Milady, bedenken Sie, dass Sie die größte Ungnade wagen. Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen? Ja, aber Juwelen wie diese, hätten Sie nicht Ihre schlechteren nehmen können? Major von Walter. Der erste Mann, der mir Schrecken macht. Ich sei unpässlich, Eduard. Halt, ist er aufgeräumt? Lacht er? Was spricht er auch so viel nicht, weil ich sehe hässlich aus? Aber Milady... Befehlen Sie, dass ich ihn abweise? Er soll mir willkommen sein. Was sage ich ihm? Wie empfange ich ihn? Bleib... Milady, lasse den Herrn Major... So geh doch, geh. So bleib doch. Wenn ich Sie worin unterbreche, gnädige Frau? In nichts, Herr Major, das mir wichtiger wäre. Ich komme auf Befehl meines Vaters. Ich bin seine Schuldnerin. Und soll Ihnen melden, dass wir uns heiraten. Soweit der Auftrag meines Vaters. Nicht Ihres eigenen Herzens. Minister und Kuppler pflegen das niemals zu fragen. Und Sie selbst hätten sonst nichts beizusetzen? Noch sehr viel, Milady. Ich werde kurz sein. Nun? Ich bin ein Mann von Ehre. Den ich zu schätzen weiß. Kavalier. Kein besserer im Herzogtum. Und Offizier. Sie berühren hier Vorzüge, die auch andere mit Ihnen gemein haben. Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig sind? Hier brauche ich Sie nicht. Für was muss ich diesen Vorbericht nehmen? Für den Einwurf der Ehre. Wenn Sie Lust haben sollten, meine Hand zu erzwingen. Was ist das, Herr Major? Die Sprache meines Herzens und dieses Degens. Diesen Degen gab Ihnen der Fürst. Der Staat gab ihn mir durch die Hand des Fürsten. Mein Herzgott. Der Name des Herzogs... Kann der Herzog Gesetze der Menschheit verdrehen oder Handlungen münzen wie seine Dreier? Er ist nicht über die Ehre erhaben, aber er kann Ihren Mund mit seinem Golde verstopfen. Er kann den Hermelin über seine Schande herwerfen. Ich bitte mir aus davon nichts mehr, Milady. Es ist nicht mehr die Rede von weggeworfenen Aussichten oder von der Meinung der Welt. Ich bin bereit, das alles mit Füßen zu treten. Sobald Sie mich überzeugt haben, dass der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist. Herr Major, das habe ich nicht verdient. Vergeben Sie, wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich heute und nie mehr zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurückzuhalten. Es will mir nicht zu Kopfe, Milady, dass eine Dame von so viel Schönheit und Geist sich an einen Fürsten sollte wegwerfen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat. Reden Sie aus? Sie nennen sich eine Britin. Erlauben Sie mir. Ich kann es nicht glauben, dass Sie eine Britin sind. Die freigeborene Tochter des freiesten Volkes, das zu stolz ist, fremder Tugend zu räuchern, kann sich nimmermehr an fremdes Laster verdingen. Sind Sie zu Ende? Man könnte antworten, es sei weibliche Eitelkeit, Temperament, Hang zum Vergnügen. Schon manche, die mit Schande in diese Schranken trat, hat nachher das hässliche Handwerk durch einen schönen Gebrauch geadelt. Aber woher denn jetzt diese ungeheure Pressung des Landes, die vorher nie so gewesen? Das war im Namen des Herzogtums. Ich bin zu Ende. Es ist das erste Mal, Walter, dass solche Reden an mich gewagt werden und Sie sind der Einzige, dem ich darauf antworte. Dass Sie meine Hand verwerfen, darum schätze ich Sie. Dass Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen. Dass es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht. Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn zu verderben, muss dieser Dame eine große Seele zutrauen oder von Sinnen sein. Dass Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wälzen, vergebe Ihnen Gott. Aber Sie haben die Engländerin in mir aufgefordert. Und auf Vorwürfe dieser Art muss mein Vaterland Antwort haben. Ich bin begierig. Ich könnte groß tun und sagen, ich bin fürstlichen Geblüts. Aus des unglücklichen Thomas Norfolk Geschlecht. Mein Vater, des Königs Oberster Kämmerer, wurde bezichtigt, in verräterischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen, durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. Alle unsere Güter fielen der Krone zu, wir selbst wurden des Landes verwiesen. Meine Mutter starb am Tag der Hinrichtung. Ich floh nach Deutschland. Krank, ohne Namen, ohne Schutz und Vermögen, eine ausländische Waise kam ich nach Hamburg. Ich hatte nichts gelernt. Desto besser verstand ich, auf Gold und Silber zu speisen, unter damastenen Decken zu schlafen. 6 Jahre waren schon hingeweint. Die letzte Schmucknadel flog dahin. Und jetzt führte mein Schicksal ihren Herzog nach Hamburg. Ich spazierte an den Ufern der Elbe, sah in den Strom und fing an zu fantasieren, ob dieses Wasser oder mein Leiden das tiefste wäre. Der Herzog sah mich, verfolgte mich, lag zu meinen Füßen, schwur, dass er mich liebe. Schwarz wie das Grab graute mich eine trostlose Zukunft an. Mein Herz brannte nach einem Herzen. Ich sank an das Seinige. Jetzt verdammen Sie mich. Milady, Sie können mir nicht mehr vergeben. Hören Sie weiter. Der Fürst überraschte zwar meine wehrlose Jugend, aber das Blut der Norfolk empörte sich in mir. Du, eine Fürstin, eines Fürsten Konkubine? Stolz und Schicksal kämpften in meiner Brust, als der Fürst mich hierher brachte und auf einmal die schauderndste Szene vor meinen Augen stand. Die Wollust der Großen. Fürchterlich hatte sie schon in diesem Lande gewütet. Braut und Bräutigam getrennt, der Ehen göttliches Band zerrissen, hier das stille Glück einer Familie geschleift, dort ein junges, unerfahrenes Herz der Pest aufgeschlossen. Ich stellte mich zwischen das Lamm und den Tiger, nahm einen fürstlichen Eid von ihm in einer Stunde der Leidenschaft und diese abscheuliche Opferung musste aufhören. Nichts mehr, Milady, nichts weiter. Dein Vaterland, Ferdinand, fühlte zum ersten Mal eine Menschenhand. Och, dass der Mann, von dem allein ich nicht verkannt sein möchte, mich jetzt zwingen muss zu prahlen. Walter, ich habe Kerker gesprengt, Todesurteile zerrissen, manche entsetzliche Ewigkeit auf Galeeren verkürzt und die verlorene Sache der Unschuld oft noch mit einer buhlerischen Träne gerettet. Und jetzt kommt der Mann, der allein mir das alles belohnen sollte, den mein erschöpftes Schicksal vielleicht zum Ersatz meiner Leiden schuf. Der Mann, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon umfasse. Das ist wieder die Abrede, Lady. Sie sollten sich von Anklagen reinigen und machen mich zu einem Verbrecher. Schonen Sie, ich beschwöre Sie, schonen Sie meines Herzens, das Beschämung zerreißt. Höre, Walter, wenn eine Unglückliche unwiderstehlich an dich gezogen, sich an dich presst mit glühender, unerschöpflicher Liebe. Und du jetzt noch das kalte Wort Ehre sprichst. Wenn diese Unglückliche des Lasters überdrüssig sich so in deine Arme wirft, durch dich gerettet, durch dich dem Himmel wieder geschenkt sein will? Oder deinem Bild zu entfliehen, in noch abscheulichere Tiefen hinuntertaumeln? Nein, bei Gott, ich muss Ihnen ein Geständnis tun. Jetzt nicht, wo mein Herz aus 1000 Dolchstichen blutet, sei es tot oder leben, ich will es nicht hören. Sie müssen. Was ich Ihnen jetzt sage, wird meine Strafbarkeit mindern und eine Abbitte sein. Milady, ich wünschte, Sie meiner Verachtung würdig zu finden. Fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren Hass zu verdienen, kam ich her. Glücklich wir beide, wenn mein Vorsatz gelungen wäre. Ich liebe, Milady, liebe ein bürgerliches Mädchen. Luise Millerin, eines Musikus Tochter. Ich weiß, worein ich mich stürze. Ich bin der Schuldige. Ich zerriss ihrer Unschuld Frieden und gab ihr Herz der Leidenschaft preis. Sie werden mich an Stand, an Geburt, an die Grundsätze meines Vaters erinnern. Aber ich liebe. Wir wollen sehen, ob die Mode oder die Menschheit auf dem Platze bleiben wird. Sie wollten mir etwas sagen? Nichts, als dass Sie sich und mich und noch eine dritte zugrund richten. Eine dritte? Nimmermehr werde ich das Herz eines Mannes haben, der mir seine Hand nur gezwungen gab. Gezwungen gab? Also doch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Einem Mädchen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ist? Einen Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie können das? Weil ich es muss. Unsere Verbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spottes sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Untertan des Fürsten mich ausschlägt. Rechten Sie mit Ihrem Vater. Wehren Sie sich so gut Sie können. Ich lass alle Minen springen. Ich hab's ja gesagt. Was, Vater, was? Meinen Staatsrock her, hurtig. Ich muss ihm zuvorkommen. Und ein weißes Manschettenhemd. Was gibt's denn? Was ist's? Na, was es gibt? Der Teufel ist los. Um dich soll das Wetter schlagen. Über mich muss gleich alles kommen. Und über wen anders? Heute früh mit deinem diabolischen Junker. Hab ich's nicht im Moment gesagt? Der Wurm hat geplaudert. Wie kannst du das wissen? Na, wie kann ich das wissen? Da, an der Haustür, spuckt ein Kerl des Ministers und fragt nach dem Geiger. Ich bin es tot. Och du, mit deinen Vergissmeinnicht-Augen. Ja, das hat seine Richtigkeit. Wem der Teufel ein Ei in die Wirtschaft gelegt hat, dem wird deine hübsche Tochter geboren. Woher weißt du denn, dass es der Luise gilt? Du kannst dem Herzog rekommandiert worden sein. Er kann dich ins Orchester verlangen. Orchester, ja, wo du Kupplerin den Diskant wirst heulen. Vater, Vater. Aber soll mir der Tintenkleckser einmal in den Schuss laufen? Es sei in dieser oder in jener Welt. Wenn ich ihm nicht Leib und Seele breiweich zusammendresche, dass man die blauen Flecken bei der Auferstehung der Toten noch sehen soll. Ja, Fluch, du und poltre, du. Das wird den Teufel jetzt bannen. Hilf, heiliger Gott, wie werden wir Rat schaffen? Was anfangen? Vater Miller, so rede doch. Auf der Stelle zum Minister will ich. Ich zuerst will mein Maul auftun. Ich selbst will es angeben. Du hast es vor mir gewusst. Du hättest mir einen Wink geben können. Das Mädel hätte sich noch weisen lassen. Es wäre noch Zeit gewesen, aber nein, da hat sich was makeln lassen, da hat sich was fischen lassen, da hast du noch Holz obendrein zugetragen. Jetzt sorg für deinen Kuppelpelz, friss aus, was du einbrocktest. Ich nehme meine Tochter in Arm und marsch mit ihr über die Grenze. War mein Vater da? Allmächtiger Gott. Also da haben wir ja die Bescherung. Mein bist du und werfen Hölle und Himmel sich zwischen uns. Rede, du sprachst deinen entsetzlichen Namen aus, dein Vater. Lass mich Atem schöpfen. Es war eine schreckliche Stunde. Welche? Du tötest mich. Eine Stunde, Luise, wo zwischen mein Herz und dich eine fremde Gestalt sich warf. Nein, Lady, zu viel verlangt. Fasse Mut, Luise, du hast gewonnen. Verhehle mir nichts. Sprich es aus, das Urteil. Deinen Vater nanntest du. Du nanntest die Lady. Man sagt, sie wird heiraten. Mich? Mich? Luise, Fluch über den Verführer, Fluch über das Weib, das ihn kuppelte. Verdien ich diesen Fluch. Vergib's ihnen, Gott, Baron. Aber ich will seine Kabalen durchbohren, durchreißen. Will ich diese eisernen Ketten des Vorurteils... Bleib, bleib. Vater, in dieser Stunde verlässt er uns. Der Präsident wird kommen. Er wird unser Kind misshandeln und Sie verlassen uns. Verlässt uns? Freilich. Warum denn nicht? Sie gab ihm ja alles hin. Geduld, Herr. Der Weg aus meinem Hause führt nur über diese da. Luise. So wahr mich Gott im letzten Hauch nicht verlassen soll. Deine Hand in meine. Der Augenblick, der diese Hände trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung. Mir wird bange. Ich liebe dich, Luise. Du sollst mir bleiben, Luise. Jetzt zu meinem Vater. Da ist er schon. Oh Gott. Er ist der Vater. Stadtmusikant Miller. Sie die Mutter. Ach ja. Die Mutter. Miller, bring er die Tochter weg, ihr droht eine Ohnmacht. Überflüssige Sorgfalt. Wie lange kennt sie den Sohn des Präsidenten? Diesen habe ich nie nachgefragt. Ferdinand besucht mich seit November. Betet sie an. Erhielt sie Versicherungen? Vor wenig Augenblicken die feierlichste im Angesichte Gottes. Zur Beichte deiner Torheit wird man dir das Zeichen geben. Ich warte auf Antwort. Er schwur mir Liebe. Und wird sie halten. Muss ich befehlen, dass du schweigst? Nahm sie den Schwur an? Ich erwiderte ihn. Der Bund ist geschlossen. Ich werde das Echo hinauswerfen lassen. aber er bezahlte sie doch jederzeit bar. Diese Frage verstehe ich nicht. Nicht? Nun, ich meine, jedes Handwerk hat, wie man so sagt, seinen goldenen Boden. Auch Sie, hoffe ich, wird Ihre Gunst nicht verschenkt haben. Wie? Was ist das? Herr von Walter, jetzt sind Sie frei. Vater, Ehrfurcht befiehlt die Tugend, auch im Bettlerkleid. Eine lustige Zumutung. Der Vater soll die Hure des Sohns respektieren. Vater! Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern. Es ist bezahlt. Euer Exzellenz, das Kind ist des Vaters Arbeit. Halten zu Gnaden. Wer das Kind schilt, schlägt den Vater. Und Ohrfeig um Ohrfeig, das ist zu Tags bei uns. Halten zu Gnaden. Hilfe und Heiland, jetzt bricht der Alte los. Regt sich der Kuppler auch? Wir sprechen uns gleich, Kuppler. Halten zu Gnaden, ich heiße Miller. Wenn Sie ein Adagio hören wollen, mit Botschaften dien ich nicht. Solange der Hof da noch Vorrat hat, kommt die Lieferung nicht an uns Bürgersleut. Halten zu Gnaden. Um des Himmels willen, Mann, du bringst Weib und Kind um. Sie spielen ja eine Rolle, Vater, bei der Sie sich wenigstens die Zeugen hätten ersparen können. Deutsch und verständlich. Halten zu Gnaden. Euer Exzellenz, Schalten und Walten im Land. Das ist meine Stube. Mein devotestes Kompliment. Aber den ungehobelten Gast werfe ich zur Tür hinaus. Halten zu Gnaden. Was ist das? Das war nur so meine Meinung, Herr. Halten zu Gnaden. Ins Zuchthaus spricht dich deine vermessene Meinung. Man soll Gerichtsdiener holen. Den Vater ins Zuchthaus. An den Pranger Mutter und Metze von Tochter. Ein solches Gesindel sollte meine Pläne zerschlagen. Ungestraft Vater und Sohn gegeneinander hetzen. Die ganze Brut, Vater, Mutter und Tochter will ich keine jetzt... Keine Übereilung, Vater. Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Vater noch nie gehört worden ist. Dringen Sie nicht bis in diese. Schweig! Schau du nach deinem Kinde, Frau. Ich laufe zum Herzog. Der Leibschneider, das hat mir Gott eingeblasen, der Leibschneider lernt die Flöte bei mir. Es kann mir nicht fehlen beim Herzog. Beim Herzog? Hast du vergessen, dass ich die Schwelle bin, worüber du springen oder den Hals brechen musst? Beim Herzog, du Dummkopf. Versuch es, wenn du im Kerker liegst. Legt Hand an, im Namen des Herzogs. Weg von der Metze, Junge. Ohnmächtig oder nicht, wenn sie erst das eiserne Halsband umhat, wird man sie mit Steinwürfen schon aufwecken. Erbarmung, Ihre Exzellenz! Erbarmung! Ach, Knie vor Gott und nicht vor Schelmen! Weil ich ja doch schon ins Zuchthaus muss. Du kannst dich verrechnen, Bube. Es stehen noch Galgen leer. Muss ich es noch einmal sagen? Wag es, sie anzurühren! Treiben Sie mich nicht weiter, Vater. Wenn euch euer Brot lieb ist, nehmen. Tod und Teufel, ich sage zurück. Noch einmal, treiben Sie mich nicht aufs Äußerste, Vater. Ich will doch sehen, ob auch ich diesen Degen fühle. Fort mit dir. Vater, Sie soll an dem Pranger stehen. Aber mit dem Major, des Präsidentensohn. Bestehen Sie doch darauf. Desto possierlicher wird das Spektakel. Vater, ich werfe meinen Offiziersdegen auf das Mädchen. Bestehen Sie doch darauf. Fort. Vater, ehe Sie meine Gemahlin beschimpfen, durchstoße ich Sie! Bestehen Sie doch darauf! Tu es. Du Allmächtiger bist Zeuge. Kein menschliches Mittel ließ sich unversucht. Ihr führt sie zum Pranger fort. Unterdessen erzähle ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird. Was? Ferdinand! Lass sie ledig! Der Streich war verwünscht. Wie ich befürchtete, gnädiger Herr. Zwang erbittert die Schwärmer immer, aber bekehrt sie nie. Ich urteilte so. Wenn das Mädchen beschimpft wird, muss er als Offizier zurücktreten. Vortrefflich. Aber zum Beschimpfen hätte es eben auch kommen sollen. Und doch, wenn ich es jetzt mit kaltem Blut überdenke, das war eine Drohung, aus der er nimmermehr ernst gemacht hätte. Das denken Sie ja nicht. Der gereizten Leidenschaft ist keine Torheit so bunt. Sie sagen mir, der Herr Major habe immer den Kopf zu Ihrer Regierung geschüttelt. Ich glaub's. Die Grundsätze, die er aus Akademien hierher brachte, wollten mir gleich nicht recht einleuchten. Er ist zu feurig, um Geschmack am langsamen, krummen Gang der Kabale zu finden. Nichts wird seine Ambitionen in Bewegung setzen, als was groß ist und abenteuerlich. Einen solchen Charakter, erlauben Sie, hätte man entweder nie zum Vertrauten oder niemals zum Feind machen sollen. Schon allein die seltsame Fantasie der Gerechtigkeit, ein so merkwürdiges Opfer zu bringen, könnte Reiz genug für ihn haben, selbst seinen Vater zu stürzen. Wurm, er führt mich da vor einen entsetzlichen Abgrund. Ich will Sie zurückführen, gnädiger Herr. Darf ich freimütig reden? Wie ein Verdammter zum Mitverdammten. Also, verzeihen Sie. Sie haben, dünkt mich, der biegsamen Hofkunst, dem Präsidenten zu danken. Warum vertrauten Sie ja nicht auch den Vater an? Warum zeigten Sie Ihrem Sohne den Feind? Messen Sie sich nicht mit einer Leidenschaft, die jeder Widerstand nur noch mächtiger macht. Überlassen Sie es mir. Ich bin begierig. Ich müsste mich schlecht auf das Barometer der Seele verstehen. Oder der Herr Major ist in der Eifersucht schrecklich. Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig. Ein Gran Hefe genügt, um die ganze Masse in eine zerstörende Gärung zu jagen. Aber woher diesen Gran nehmen? Da sind wir auf dem Punkt. Vor allen Dingen, gnädiger Herr, erklären Sie mir, in welchem Grad es Ihnen wichtig ist, den Roman mit dem Bürgermädchen zu endigen und die Partie mit der Lady Milford zustande zu bringen. Kann er fragen? Mein ganzer Einfluss ist in Gefahr, wenn die Partie mit der Lady zurückgeht. Und wenn ich den Major zwinge, mein Hals. Jetzt haben Sie die Gnade und hören. Den Herrn Major umspinnen wir mit List. Und gegen das Mädchen nehmen wir Gewalt zu Hilfe. Wir diktieren ihr ein Billet an eine dritte Person in die Feder und spielen das auf eine gute Art dem Herrn Major in die Hände. Als ob sie sich so geschwind bequemen würde, ihr eigenes Todesurteil zu schreiben. Sie muss, wenn Sie mir freie Hand lassen. Ich kenne das gute Herz auf und nieder. Sie hat nicht mehr als zwei tödliche Seiten, Ihren Vater und den Herrn Major. Der Letztere bleibt ganz und gar aus dem Spiel. Umso freier können wir mit dem Musikanten umspringen. Zum Exempel? Nach dem, was Eure Exzellenz mir von dem Auftritt in seinem Hause gesagt haben, wird nichts einfacher sein, als den Vater mit einem Halsprozess zu bedrohen. Doch ernsthaft dürfte der Handel nicht werden. Nur insoweit, als es nötig ist, die Familie in die Klemme zu treiben. Wir setzen also in aller Stille dem Musikus fest. Die Not umso dringender zu machen, könnte man eigentlich auch die Mutter mitnehmen. Wir sprechen von peinlicher Anklage, Festung, Schafott und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingung seiner Befreiung. Gut. Sie liebt ihren Vater bis zur Leidenschaft, möchte ich sagen. Die Gefahr seines Lebens, die Vorwürfe ihres Gewissens, den Anlass dazu gegeben zu haben, die Unmöglichkeit, den Major zu besitzen, es kann nicht fehlen. Sie muss in die Falle gehen. Aber wird mein Sohn nicht auf der Stelle Wind davon haben? Das lassen Sie meine Sorge sein, gnädiger Herr. Vater und Mutter werden nicht eher freigelassen, bis die ganze Familie einen körperlichen Eid darauf abgelegt hat, den Vorgang geheim zu halten und den Betrug zu bestätigen. Eid? Was wird ein Eid fruchten? Nichts bei uns, gnädiger Herr. Bei dieser Menschensorte alles. Und sehen Sie, wie schön wir beide auf diese Manier zum Ziele gelangen werden. Das Mädchen verliert die Liebe des Majors, den Ruf ihrer Tugend und Vater und Mutter, weichgemacht von Schicksalen solcher Art, erkennen es zuletzt noch als Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Hand ihre Reputation wiedergebe. Der Schüler übertrifft seinen Meister. Nun ist die Frage, mit wem wir sie in Verdacht bringen sollen. Notwendig mit jemand, der durch den Entschluss ihres Sohnes entweder alles gewinnen oder alles verlieren muss. Alles verlieren? Da weiß ich nur den Hofmarschall. Mein Geschmack wäre freilich nicht, wenn ich Luise Millerin hieße. Warum eigentlich nicht? Eine blendende Garderobe? Eine Atmosphäre von Eau de Mille Fleur und Bisam? Auf jedes alberne Wort eine Handvoll Dukaten, das sollte eine bürgerliche Dirne nicht bestechen. Lieber Freund, so skrupulös ist die Eifersucht nicht. Ich schicke zum Marschall. Indes, Eure Exzellenz, dies und die Gefangennahme des Geigers besorgen. werde ich den Liebesbrief aufsetzen. Den er mir zum Durchlesen heraufbringt. Dieser Verhaftsbefehl muss ohne Aufschub in die Gerichte. Ein anderer von euch wird den Hofmarschall zu mir bitten. Der gnädige Herr sind soeben angefahren. Noch besser. Aber die Anstalten sollen mit aller Vorsicht getroffen werden. Ganz in der Stille, versteht ihr? Sehr wohl, Exzellenz. Ah, nur en passant, mein Bester. Wie befinden Sie sich? Heute Abend ist große Opera Didot. Das superbeste Feuerwerk. Eine ganze Stadt brennt zusammen. Sie sehen sie doch auch brennen, was? Ich habe Feuerwerk genug in meinem eigenen Haus. Sie kommen erwünscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu raten, die uns beide possiert oder zugrund richtet. Setzen Sie sich. Machen Sie mir nicht Angst, mein Süßer. Wie gesagt, possiert oder zugrund richtet. Sie wissen mein Projekt mit dem Major und der Lady. Es kann alles zusammenfallen, Kalb. Mein Ferdinand will nicht. Will nicht? Will nicht? Ich habe sie in der ganzen Stadt schon herumgesagt. Die Mariage ist ja in jedermanns Munde. Sie können vor der ganzen Stadt als Windmacher dastehen. Er liebt eine andere. Sie scherzen. Ist das ein Hindernis? Bei ihm das Unüberwindlichste. Er sollte so wahnsinnig sein, seine Fortune von sich zu stoßen. Fragen Sie ihn das und hören Sie, was er antwortet. Mon Dieu, was kann er denn antworten? Dass er der Welt das Verbrechen entdecken wolle, wodurch wir beide gestiegen sind. Dass er unsere gefälschten Briefe und Quittungen angeben. Dass er uns beide ans Messer liefern wolle, das kann er antworten. Sind Sie von Sinnen? Das hat er geantwortet. Das war er schon willens, ins Werk zu richten. Davon habe ich ihn nur durch meine höchste Erniedrigung abgebracht. Was wissen Sie darauf zu sagen? Mein Verstand steht still. Das könnte ja noch hingehen. Aber zugleich erfahre ich durch meine Spionen, dass der Oberschenk von Bock auf dem Sprung sei, um die Lady zu werben. Sie machen mich rasend. Wer, sagen Sie? Von Bock, sagen Sie? Wissen Sie, dass wir Todfeinde sind? Wissen Sie auch, warum wir es sind? Das erste Wort, das ich höre. Bester, Sie werden hören und aus der Haut werden Sie fahren. Wenn Sie sich noch des Hofballs entsinnen, es geht jetzt ins 21. Jahr, wissen Sie, wo man den ersten englischen tanzt? Ja. Und dem Grafen von Meerschaum das heiße Wachs von einem Kronleuchter auf den Domino tröpfelte. Gott, das müssen Sie doch noch wissen. Wer könnte so etwas vergessen? Sehen Sie, da hat die Prinzessin Amalia in der Hitze des Tanzes ein Strumpfband verloren. Alles kommt, wie begreiflich ist, in Alarm. Von Bock und ich, wir waren damals noch Kammerjunker, wir kriechen durch den ganzen Redutensaal, das Strumpfband zu suchen. Endlich erblick ich's. Von Bock merkt's, von Bock darauf zu, reißt es mir aus den Händen, ich bitte Sie, bringt's der Prinzessin und schnappt mir das Kompliment weg. Was denken Sie? Impertinent. Schnappt mir das Kompliment weg. Ich meine, in Ohnmacht zu fallen, eine solche Malice ist noch nicht erlebt worden. Endlich ermann ich mich, nähere mich ihrer Durchlaucht und spreche. Gnädige Frau, von Bock war so glücklich, höchst denselben das Strumpfband zu überreichen. Wer aber das Strumpfband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt. Bravo, Marschall. Bravissimo. Und schweigt. Aber ich werde es dem von Bock bis zum jüngsten Gericht nachtragen, dieser elende, kriechende Schmeichler. Und das war noch nicht genug, wie wir beide zugleich auf der Strumpfband zu Boden fallen, wischt mir vom Bock an der rechten Frisur allen Puder weg. Ich bin ruiniert auf dem ganzen Ball. Und das ist der Mann, der die Milford heiraten, die erste Person am Hof werden wird. Wird, Sie stoßen mir ein Messer ins Herz. Wird, warum wird er? Wo ist die Notwendigkeit? Weil mein Ferdinand nicht will und sonst keiner sich meldet. Wissen Sie denn gar kein Mittel, den Major zum Entschluss zu bringen? Wäre es auch noch so bizarr? Was in der Welt kann so niedrig sein, dass uns jetzt nicht willkommen wäre, diesen Verhassten von Bock auszustechen? Ich weiß nur eines. Und das steht bei Ihnen. Und das ist? Den Major mit seiner Geliebten zu entzweien. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Aber wie mache ich das? Alles ist gewonnen, sobald wir ihm das Mädchen verdächtig machen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dass ich stehle, meinen Sie? Nein, dass ich es noch mit einem anderen habe. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Und dieser andere? Müssten Sie sein. Ich sein. Ich? Ist sie von Adel? Eines Musikantentochter. Bürgerlich? Das wird nicht gehen. Was wird nicht gehen? Bedenken Sie meine Reputation bei Hof? Verzeihen Sie. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass Ihnen der Mann von unbescholtenen Sitten mehr ist als der von Einfluss. Wollen wir abbrechen? Seien Sie klug, Baron. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Sie haben vollkommen recht. Ich lasse den Karren stehen. Dem von Bock wünsche ich Glück zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich fordere meine Entlassung. Und ich? Sie haben gut schwatzen, mein Lieber. Sie sind dann Studierte, aber ich, was bin denn dann ich, wenn mich seine Durchlaucht entlassen? Ein Bon mot von vorgestern. Ich beschwöre Sie, teurer Goldener, ersticken Sie diesen Gedanken. Ich will mir ja alles gefallen lassen. Wollen Sie also Ihren Namen zu einem Rendezvous hergeben, das Ihnen diese Millerin schriftlich vorschlagen soll? In Gottes Namen, ja. Und den Brief irgendwo herausfallen lassen, wo er dem Major zu Gesicht kommen muss. Zum Beispiel, auf der Parade will ich ihn als von ungefähr mit dem Schnupftuch herausschleudern. Und die Rolle Ihres Liebhabers gegen den Major behaupten? Mon de ma vie. Ich will dem Naseweiß seinen Appetit nach meinen Amouren verleiden. Nun geht's nach Wunsch. Der Brief muss noch heute geschrieben sein. Sie müssen vor Abend noch herkommen, ihn abzuholen und Ihre Rolle mit mir zu berichtigen. Sobald ich 16 Visiten werde gegeben haben, die von allerhöchster Importance sind. Sie verzeihen also, wenn ich mich ohne Aufschub beurlaube. Ich zähle auf Ihre Verschlagenheit, Marschall. Mon Dieu, Sie kennen mich ja. Wurm, er hat angebissen. Der Geiger und seine Frau sind ohne alles Geräusch in Verhaft gebracht. Wollen Eure Exzellenz jetzt den Brief überlesen? Ein Gift wie das müsste die Gesundheit selbst in Aussatz verwandeln. Guten Abend, Jungfer. Suchen Sie den Präsidenten? Er ist nicht mehr hier. Jungfer, ich suche Sie. Was steht Ihnen zu Diensten? Ich komme von Ihrem Vater. Von meinem? Wo ist mein Vater? Wo er nicht gern ist. Um Gottes Willen, wo? Im Turm, wenn Sie es ja wissen wollen. Im Turm? Und warum im Turm? Auf Befehl des Herzogs. Des Herzogs? Der die Verletzung der Majestät in Person seines Stellvertreters auffallend zu ahnden beschlossen hat. Das war noch übrig. Und Ferdinand? Wählt Lady Milford oder Fluch und Enterbung? Mein Vater auf Verletzung der Majestät? Mein Geliebter, die Lady? Oder Fluch und Enterbung? Wahrlich bewundernswert. Eine vollkommene Büberei ist auch eine Vollkommenheit. Nein, dazu fehlt noch etwas. Wo ist meine Mutter? Im Spinnhaus. Jetzt ist es völlig. Und jetzt wäre ich ja frei. Abgeschält von allen Pflichten. Und Tränen. Und Freuden. Abgeschält von der Vorsicht. Ich brauche sie jetzt nicht mehr. Haben Sie vielleicht noch eine Zeitung? Was geschehen ist, wissen Sie. Also nicht, was noch kommen wird. Sie sagten vorhin, der Herzog wolle es auffallend ahnden. Was nennen Sie auffallend? Fragen Sie nicht. Höre, Mensch, es ist tot in dem, was du sagst. Wie mag das aussehen, was du an dich hältst? Sprich es aus. Was wartet auf meinen Vater? Ein Kriminalprozess. Was ist das? Gericht auf Leben und Tod. So danke ich Ihnen. Jungfer. Verzeihen Sie, Sekretär. Ich schließe das Zimmer. Wohin so eilig? Zum Herzog. Was, zum Herzog? Hören Sie nicht. Zu eben dem Herzog, der meinen Vater auf Leben und Tod will richten lassen. Nein, nicht will, muss richten lassen, weil einige Bösewichter es wollen. Ich weiß, worüber Sie lachen, aber ich will ja kein Erbarmen dort finden. Gott bewahre mich. Man hat mir gesagt, dass die Großen der Welt noch nicht belehrt sind, was Elend ist. Nicht wollen belehrt sein. Ich will es ihm sagen, was Elend ist. Ich will es ihm vorheulen, in Mark und Bein zermalmenden Tönen, was elend ist. Und zum Schluss will ich ihm in die Ohren schreien, dass in der Sterbestunde auch die Lungen der Erdengötter zu röcheln anfangen und das jüngste Gericht Majestäten und Bettler in dem nämlichen Siebe rütteln. Gehen Sie. Gehen Sie. Sie können wahrhaftig nichts Klügeres tun. Und ich gebe Ihnen mein Wort, dass der Herzog willfahren wird. Sie raten mir dazu. Woher wissen Sie, dass der Herzog mir willfahren wird? Weil er es nicht wird umsonst tun dürfen. Welchen Preis kann er auf eine Menschlichkeit setzen? Die schöne Supplikantin ist Preises genug. Und einen Vater werden Sie doch, so will ich hoffen, um diese Taxe nicht überfordert finden. Helfe dir der allmächtige Vater. Deine Tochter kann für dich sterben. Aber nicht sündigen. Oh, das wird ihm eine Neuigkeit sein. Dem armen, verlassenen Mann. Meine Luise sagt, er hat mich zu Boden geworfen. Meine Luise wird mich wieder aufrichten. Ich gehe, Mamsell, Ihnen diese Antwort zu bringen. Bleiben Sie. Reden Sie. Was kann ich tun? Es ist nur ein Mittel. Auch Ihr Vater wünscht. Auch mein Vater? Was ist das für ein Mittel? Wenn Sie den Major wieder freimachen wollen. Von seiner Liebe? Der Major muss zuerst und freiwillig zurücktreten. Kann ich ihn zwingen, dass er mich hassen muss? Wir wollen versuchen. Setzen Sie sich. Schreiben Sie. Hier ist Tinte, Feder, Papier. Was soll ich schreiben? An wen soll ich schreiben? An den Henker Ihres Vaters. Gnädiger Herr. Gnädiger Herr? Schon 3 unerträgliche Tage sind vorüber. Sind vorüber? Und wir sahen uns nicht. An wen ist der Brief? An den Henker Ihres Vaters. Oh mein Gott. Halten Sie sich deswegen an den Major, der mich den ganzen Tag wie ein Argus hüte. Macht, was ihr wollt. Ich schreibe das nimmermehr. Wie Sie wollen, Mademoiselle, das steht ganz in Ihrem Belieben. In meinem Belieben. Diktieren Sie weiter, ich denke nichts mehr. Den ganzen Tag wie ein Argus hütet. Haben Sie das? Ein Argus hütet. Gestern haben wir den Präsidenten im Hause gehabt. Präsidenten im Hause gehabt? Es war possierlich zu sehen, oh mein Gott, wie der gute Major um meine Ehre sich wehrte. Ich nahm meine Zuflucht zu einer Ohnmacht, dass ich nicht laut lachte. Doch bald wird mir meine Maske unerträglich, wenn ich nur loskommen könnte. Loskommen könnte. Morgen hat er den Dienst. Passen Sie ab, wenn er von mir geht, und kommen Sie an den bewussten Ort. Haben Sie bewussten? Ich habe alles. An den bewussten Ort zu Ihrer zärtlichen Luise. Nun fehlt die Adresse noch. An Herrn Hofmarschall von Kalb. Ein Name so fremd meinen Ohren, in meinem Herzen diese schändlichen Zeilen. Herrn Hofmarschall von Kalb. Nehmen Sie, mein Herr. Es ist mein ehrlicher Name. Es ist Ferdinand. Es ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jetzt in Ihre Hände gebe. Ich bin eine Bettlerin. Oh nein. Verzagen Sie nicht, liebe Jungfer. Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen. Vielleicht, wer weiß, ich könnte mich wohl über gewisse Dinge hinwegsetzen. Bei Gott, ich habe Mitleid mit Ihnen. Reden Sie nicht aus, mein Herr. Sie sind dabei, sich etwas Entsetzliches zu wünschen. Wieso, liebe Jungfer? Weil ich dich in der Brautnacht erdrosselte und mich dann mit Wollust aufs Rad flechten ließe. Sind wir jetzt fertig, mein Herr? Nur noch die Kleinigkeit, Jungfer. Sie müssen mit mir und das Sakrament darauf nehmen, diesen Brief für einen Freiwilligen zu erkennen. Gott, du selbst musst das Siegel dazu geben, die Werke der Hölle zu verwahren. War kein Marschall da? Herr Major, der Herr Präsident fragt nach Ihnen. Ich frage. War kein Marschall da? Der gnädige Herr sitzt oben am Pfarrertisch. Der gnädige Herr soll im Namen der Hölle herkommen. Es ist nicht möglich. Und doch, es ist Ihre Hand. Ungeheuer! Jetzt enthüllt sich mir alles. Mich so ganz zu ergründen, an der feinsten Unbeschreiblichkeit meine Seele zu fassen. Alles nichts als Grimasse. Sie hat meine ganze Seele gesehen, mein Herz trat sichtbar in meine Augen. Vor meinem Gemüt stand kein Gedanke als die Ewigkeit und das Mädchen. Da empfand sie nichts, fühlte sie nichts als ihren Anschlag gelungen, nichts als dass ich betrogen sei. Sie haben den Wunsch blicken lassen, mein Bester. Marschall, dieser Brief muss Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein. Und ich war zum Glück noch der Finder. Sie? Durch den lustigsten Zufall. Lesen Sie. Lesen Sie. Ja. Bin ich zum Liebhaber zu schlecht? Vielleicht lasse ich mich besser als Kuppler an. Ich will meinen Finderlohn haben. Bester. Hier, die Pistole. Sie werden vernünftig sein. Nehmen Sie. Fass an. Rasen Sie. Da fass an, sage ich. Du solltest Gott danken, dass du zum ersten Mal etwas in deinen Hirnkasten kriegst. Hier, auf dem Zimmer, Baron. Als ob sich mit dir ein Gang vor den Wall verlohnte. Schlag an. Sie wollen Ihr kostbares Leben so aufs Spiel setzen, junger, hoffnungsvoller Freund. Schlag an, sage ich. Ich habe nichts mehr in dieser Welt zu tun. Aber ich desto mehr, mein Allervortrefflichster. Ja, ja, wie ein zahmer Affe sollst du zum Geheul der Verdammten tanzen und apportieren und mit deinen höfischen Künsten die ewige Verzweiflung belustigen. Wie sie befehlen, nur die Pistolen weg. Und mit diesem ihr Herz zu teilen, wie er dasteht im 6. Schöpfungstag zum Schimpf, wenn sie nicht mehr rein ist, wenn du genossest, wo ich anbetete, schwelltest, wo ich einen Gott mich fühlte, wie weit kamst du mit dem Mädchen? Haben Sie doch eine Minute Geduld, Sie sind ja betrogen. Wie weit kamst du mit ihr? Bekenne oder du bist des Todes. Aber hören Sie doch, Ihr Vater, Ihr eigener Vater. Hat seine Tochter an dich verkuppelt. Bekenne oder ich ermorde dich. Rasen Sie, ich sah sie nie, ich kenne sie nicht, ich weiß gar nichts von ihm. Du sahst sie nie, kennst sie nicht? Weißt gar nichts von ihr, du verleugnest sie dreimal in einem Atem fort, Kerl! Ach, für deinesgleichen ist kein Pulver erfunden. Ich bin verloren. Richter der Welt, fordere sie mir nicht ab. Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab. Ich habe Verzicht getan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Lass mir das Mädchen. Das Mädchen ist mein. Ich einst Ihr Gott, jetzt Ihr Teufel. Gut, dass wir uns finden. Ich komme dir etwas Angenehmes zu verkündigen und etwas, das dich überraschen wird. Wollen wir uns setzen? Vater, Vater. Was ist dir? Deine Hand brennt. Ich habe Ihre Güte misskannt. Jetzt ist es zu spät. Verzeihung. Du sprichst mir Rätsel. Diese Millerin, Vater, Sie kennen die Menschen. Ihre Wut war so gerecht. Diese Millerin, Vater! Ist ein liebes Mädchen. Ich widerrufe meinen übereilten Verdacht. Sie hat meine Achtung erworben. Nicht wahr? Ein Geschöpf wie die Unschuld. Es ist menschlich, dieses Mädchen zu lieben. Sage, es ist Verbrechen, es nicht zu lieben. Unerhört. Und Sie durchschauen doch sonst die Herzen. Vater, diese Millerin! Ist es wert, meine Tochter zu sein? Ich nehme ihre Tugend für Ahnen und ihre Schönheit für Gold. Meine Grundsätze weichen deiner Liebe. Sie sei dein. Wird sie kommen? Diesen Augenblick. Ich habe. Sage mir nichts von ihr. Wie eine Verbrecherin zittrig, die Glückliche zu sehen, die mit meinem Herzen so schrecklich harmonisch fühlt. Wie nahmen Sie sich bei der Einladung? Ich hatte mich schon auf Ihre Ausflüchte vorbereitet, als sie mit einem Blick, der mich überraschte, zur Antwort gab, Ihre Dame befiehlt mir, was ich morgen erbitten wollte. Ich muss erröten, wenn sie gewöhnlich, wenn sie mehr ist, verzagen. Aber, Milady, das ist die Laune, nicht eine Nebenbuhlerin zu empfangen. Erinnern Sie sich, wer Sie sind. Rufen Sie Ihren Rang, Ihre Macht zur Hilfe. Oder ist es vielleicht Zufall, dass eben heute die kostbarsten Brillanten an Ihnen blitzen? Mamsell Millerin. Entferne dich. Entferne dich. Die Mamsell mag eintreten. Ach, ist sie hier? Ohne Zweifel die Mamsell. Eine gewisse... Wie nennt man sie doch? Miller nennt sich mein Vater. Und Ihre Gnaden schickten nach seiner Tochter. Recht, recht, ich entsinne mich. Die arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede war. Trete sie näher, mein Kind. Noch näher. Ganz nah. Gutes Kind, ich glaube, du fürchtest mich. Nein, Milady. Ich verachte das Urteil der Menge. Sieh doch. Man hat sie mir empfohlen, sie soll etwas gelernt haben und auch sonst zu leben wissen. Nun ja, ich will's glauben. Luise nennt sie sich. Und wie jung, wenn man fragen darf? 16 gewesen. 16 Jahre. Setz dich, ich bin dir gut, liebes Mädchen. Ich will dein Glück machen. 16 Jahre, es kann nicht von Dauer sein. Meine Sophie heiratet, du sollst ihre Stelle haben. Ich danke mir, Lady, für diese Gnade, als wenn ich sie annehmen dürfte. Man sehe die große Dame. Sonst wissen sich Jung von ihrer Herkunft glücklich, wenn sie Herrschaft finden. Wo will denn sie hinaus, meine Kostbare? Ist das bisschen Gesicht, worauf sie so trotzig tut? Mein Gesicht gehört mir so wenig wie meine Herkunft, Milady. Ach, wenn es nicht die Promessen ihrer Gestalt sind, was in der Welt könnte sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der einzige ist, wo sie Manieren lernen und sich ihrer bürgerlichen Vorurteile entledigen kann? Auch meiner bürgerlichen Unschuld, Milady? Läppischer Einwurf. Zeige sie, wer sie ist, gebe sie sich Ehre und Würde und ich sage ihrer Jugend für alle Versuchung gut. Erlauben Sie, gnädige Frau, dass ich mich unterstehe, daran zu zweifeln. Die Paläste gewisser Damen sind oft die Freistätten der frechsten Ergötzlichkeit. Ich bin offenherzig, gnädige Frau. Würde Sie meinen Anblick ergötzen, wenn Sie einem Vergnügen entgegengingen? Würden Sie ihn ertragen, wenn Sie davon zurückkehrten? Welche Folter für Sie im Gesichte Ihres Dienstmädchens? Die Ruhe zu lesen, womit Unschuld zu belohnen pflegt. Mädchen, du wirst mich nicht überlisten. Hinter diesen Maximen lauert ein feurigeres Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt und das ich entdecken muss. Ich fürchte Ihre Rache nicht, Milady. Mein Unglück ist so hoch gestiegen, dass selbst Aufrichtigkeit es nicht mehr vergrößern kann. Sie wollen mich aus dem Staub meiner Herkunft reißen. Ich will Sie nicht zergliedern, diese verdächtige Gnade. Ich will nur fragen, was Milady bewegen konnte, mich für die Törin zu halten, die ob ihrer Herkunft errötet. Was sie berechtigen konnte, sich zur Schöpferin meines Glücks aufzuwerfen, ehe sie wusste, ob ich mein Glück auch aus ihren Händen empfangen wolle. Glücklich wollen Sie mich wissen, Milady. Sind Sie glücklich? Wenn wir jetzt Schicksal gegen Schicksal auswechseln sollten, wenn ich auf Ihr Gewissen Sie fragte, würden Sie mir zu dem Tausche raten? Nein, Mädchen, diese Größe hast du nicht mit auf die Welt gebracht. Und für einen Vater ist sie zu jugendlich. Lüge nicht. Ich höre einen anderen Lehrer. Es sollte mich doch wundern, Milady, wenn Sie erst jetzt auf diesen Lehrer verfielen und doch vorhin schon eine Kondition für mich wussten. Ja, ich kenne ihn. Weiß mehr, als ich wissen mag, aber wage es, Unglückliche. Wage es, ihn jetzt noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden. Was sage ich? Wage es, an ihn zu denken oder einer von seinen Gedanken zu sein, so wahr Gott lebt. Du bist verloren. Ohne Rettung, Milady. Sobald Sie ihn zwingen, dass er sie lieben muss. Oh, ich verstehe dich. Aber er soll mich nicht lieben. Ich will über diese schimpfliche Leidenschaft siegen. Mein Herz unterdrücken und deines zermalmen. Felsen und Abgründe will ich zwischen euch werfen. Mein Name soll eure Küsse wie ein Gespenstverbrecher auseinanderscheuchen. Ich kann nicht mit ihm glücklich werden. Aber du sollst es auch nicht. Seligkeit zerstören ist auch Seligkeit. Um die man sie schon gebracht hat, lästern sie ihr Herz nicht, Milady. Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu quälen, das ihnen nichts zuleide getan hat, als dass es empfunden hat wie sie. Oh, Luise, vergib einer Rasen. Ich will dir kein Haar kränken, mein Kind. Ich will dich auf Händen tragen. Deine Freundin, deine Schwester will ich sein. Sieh, du bist armig. Ich will diesen Schmuck verkaufen. Meine Garderobe, Pferd, Wagen verkaufen. Dein sei alles, aber entsag ihm. Spotten Sie einer Verzweifelten? Vielleicht wissen Sie es selbst nicht, Milady. Aber Sie haben den Himmel zweier Liebenden geschleift. Voneinander gezerrt zwei Herzen, die Gott aneinander band. Zerschmettert ein Geschöpf, das ihm nahe ging wie Sie. Das er zur Freude schuf wie Sie. Das ihn gepriesen hat, wie sie, und das ihn nun nimmermehr preisen wird. Jetzt, Milady, nehmen Sie ihn hin. Rennen Sie in seine Arme. Reißen Sie ihn zum Altar. Aber vergessen Sie nicht, dass zwischen Ihren Brautkuss das Gespenst einer Selbstmörderin stürzen wird. Ich kann mir nicht anders helfen. Wie war das? Nehmen Sie ihn hin? Oh Gott! Gott, bin ich so tief gesunken, dass ich heißhungrig erwarte, was einer Bettlerin Großmut mir zuwerfen wird? Nehmen Sie ihn hin. Und das spricht sie in einem Ton. Begleitet sie mit einem Blick. Nein. Nein. Auch ich habe Kraft zu entsagen. Jetzt gleich muss es geschehen. Gleich auf der Stelle. Milady, Hofmarschall von Kalb stehen im Vorzimmer mit einem Auftrag vom Herzog. Wer? Ach, desto besser, diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacktragen auf der Welt. Er soll mir willkommen sein. Milady, Hofmarschall von Kalb. Milady. Serenissimus. Er wird mir schwarzen Undank vorwerfen. Er hat mich aus dem Elend gezogen. Aus dem Elend? Abscheulicher Tausch. Zerreiße deine Rechnung, meine ewige Schamröte bezahlt sie mit Wucher. Milady scheinen etwas distrait zu sein. Ich werde mir wohl selbst die Kühnheit erlauben müssen. Serenissimus schicken mich, Milady, zu fragen, ob diesen Abend Gartenfest sein werde oder deutsche Komödie. Eins von beiden, mein Engel. Unterdessen bringen Sie dem Herzog diese Karte zum Dessert. Du, Sophie, befiehlst, dass man anspanne und rufst meine Leute zusammen. Sie sind echauffiert, meine Gnädige. Hurra, Herr Hofmarschall, es wird eine Stelle vakant. Gut Wetter für Kuppler. Lesen Sie. Gnädiger Herr, ein Vertrag, den Sie so leichtsinnig brachen, kann mich nicht mehr binden. Lesen Sie, es ist mein Wille, dass der Inhalt nicht unter vier Augen bleibe. Die Glückseligkeit Ihres Landes war die Bedingung meiner Liebe. 3 Jahre währte der Betrug. Die Binde fällt mir von den Augen. Ich verabscheue Gunstbezeigungen, die von den Tränen der Untertanen triefen. Schenken Sie die Liebe, die ich Ihnen nicht mehr erwidern kann, Ihrem weinenden Lande und lernen von einer britischen Fürstin Erbarmen gegen Ihr deutsches Volk. In einer Stunde bin ich über der Grenze, Johanna Norfolk. Behüte der Himmel, meine Gnädige. Den Überbringer müsste der Hals ebenso hicken wie der Schreiberin. Das ist deine Sorge, du Goldmann. Mein Rat wäre, man backte den Zettel in eine Pastete, so fänden ihn Serenissimus auf dem Teller. So erwägen Sie doch, so bedenken Sie doch, wie sehr Sie sich ins Disgras setzen, meine Gnädige. Komm. kommt näher, meine Lieben. Ihr dientet mir redlich, saht mir öfter in die Augen als in die Börse. Trauriges Schicksal, dass meine schwärzesten Tage eure glücklichsten waren. Ich entlasse euch, meine Kinder. Lady Milford ist nicht mehr und Johanna Norfolk zu arm, ihre Schuld abzutragen. Mein Schatzmeister stürze meine Schatulle unter euch. Der Ärmste von euch wird reicher von hinnen gehen als seine Gebieterin. Lebt wohl. Milady? Mann des Erbarmens, stehst du noch immer da? Und dieses Billet soll ich seiner hochfürstlichen Durchlauch zu höchst eigenen Händen geben? Zu höchst eigenen Händen. Und sollst melden zu höchst eigenen Ohren, dass ich um den Taglohn arbeiten werde, mich zu reinigen von dem Schimpf, ihn beherrscht zu haben. Bist du da, mein Kind? Warum so einsam und ohne Licht? Ich bin nicht einsam, Vater. Wenn es so schwarz wird um mich herum, habe ich meine besten Besuche. Gott bewahre dich. Sünden und böse Geister scheuen das Licht. Auch die Ewigkeit, Vater, die mit der Seele ohne Gehilfen redet. Kind, was für Reden sind das? Ich habe einen harten Kampf gekämpft. Der Kampf ist entschieden. Vater, man pflegt unser Geschlecht zart zu nennen. Glaub er das nicht mehr? Will er mir dies Billett besorgen? Will er so gut sein? An wen? Seltsame Frage. Höre, Luise, ich erbreche den Brief. Wie er will, Vater, aber er wird nicht klug daraus werden. Du bist verraten, Ferdinand. Ein Bubenstück ohne Beispiel zerriss den Bund unserer Herzen. Aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge gebunden. Und dein Vater hat überall seine Horcher gestellt. Doch wenn du Mut hast, Geliebter, ich weiß einen Ort, wo kein Eidschwur mehr bindet und wohin kein Horcher geht. Lese doch ganz aus. Aber Mut genug musst du haben, eine finstere Straße zu wandeln, wo dir nichts leuchtet als deine Luise und Gott. Ganz nur Liebe musst du kommen. Daheim lassen alle deine Hoffnungen und alle deine brausenden Wünsche. Nichts kannst du brauchen als dein Herz. Willst du, so brich auf, wenn die Glocke den 12. Streich tut, auf dem Karmeliterturm. Und dieser Ort, Tochter? Er kennt ihn nicht. Der Ort ist zum Finden gemalt. Rede deutlicher. Er muss nicht erschrecken, Vater. Dieser Ort, nein, er muss mich ausreden lassen. Dieser Ort ist das Grab. Oh mein Gott. Nicht, Vater. Das sind nur Schauer, die sich um das Wort lagern. Weg mit diesem und es liegt ein Brautbett da, worüber der Morgen seinen goldenen Teppich breitet und die Frühlinge ihre Girlanden. Nur ein Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten. Es ist ein Knabe, blühend, wie sie den Liebesgott malen. Aber so tückisch nicht. Du willst Hand an dich legen? Nenne es nicht so. Eine Gesellschaft räumen, wo ich nicht gelitten bin, ist das Sünde. Selbstmord ist die einzige, die man nicht mehr bereuen kann, weil Tod und Missetat zusammenfallen. Ich will ja in den Fluss springen, Vater, und im Hinuntersinken Gott den Allmächtigen um Erbarmen bitten. Das heißt, du willst den Diebstahl bereuen, sobald du das Gestohlene in Sicherheit weißt. Tochter, Tochter, gib Acht, dass du Gottes nicht spottest, wenn du seiner am meisten vonnöten hast. Es ist weit mit dir gekommen. Du hast dein Gebet aufgegeben und der Barmherzige zog seine Hand von dir. Ist Lieben Frevel, Vater? Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben. Doch ich will dir dein Herz nicht noch schwerer machen. Höre, Luise, wenn du noch Platz für das Gefühl eines Vaters hast, Du warst mein Alles. Auch ich habe alles zu verlieren. Die Zeit meldet sich bei mir, wo uns Vätern die Kapitale zustatten kommen, die wir im Herzen unserer Kinder anlegen. Wirst du mich darum betrügen, Luise? Wirst du dich mit dem Hab und Gut deines Vaters auf und davon machen? Nein, Vater. Ich gehe als seine große Schuldnerin aus der Welt und werde in der Ewigkeit mit Wucher bezahlen. Werden wir uns dort finden? Sieh, meine Luise begreift. Tochter. Tochter, ich kann nicht über dich wachen. Ich kann dir die Messer nehmen. Du kannst dich mit einer Stricknadel töten. Vor Gift kann ich dich bewahren. Du kannst dich mit einer Schnur erwürgen. Luise, nur warnen kann ich dich noch. Willst du dich vor des allwissenden Thron mit der Lüge wagen? Deinetwegen, Schöpfer, bin ich da, wenn deine strafbaren Augen ihre sterbliche Puppe suchen. Jetzt weiß ich nichts mehr. Stehe dir, Gottrichter, für diese Seele nicht mehr. Tu, was du willst. Bring deinem Jüngling ein Opfer, dass deine Teufel jauchzen und deine guten Engel zurücktreten. Lade alle deine Sünden auf, auch diese, die entsetzlichste. Und wenn die Last noch zu leicht ist, so mache mein Fluch das Gewicht vollkommen. Was muss ich tun? Wenn die Küsse deines Majors heißer brennen als die Tränen deines Vaters, stirb. Es sei. Gott sieht herab. So zernichte ich sein letztes Gedächtnis. Das ist meine Tochter. Oh, meine Liebhaber, bist du leichter. Dafür hast du einen glücklichen Vater gemacht, euer Kind. Gott weiß, wie ich schlechter Mann zu diesem Engel gekommen bin. Doch weg aus dieser Gegend, Vater. Weg. Ja. Weit weg. Wohin du willst. Das Brot unseres Herrgotts wächst überall. Und Ohren wird er auch meiner Geige bescheren. Gott, da ist er. Überraschtes Gewissen, hab Dank. Dein Geständnis ist schrecklich, aber schnell und gewiss. Guten Abend, Miller. Was soll dieser Überfall? Ich weiß eine Zeit, wo Sehnsucht nach mir sich an die Gewichte der zögernden Wanduhr hing. Wie kommt's, dass ich jetzt überrasche? Wenn noch ein Funke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen zurückblieb, bleiben Sie keinen Augenblick länger. Sie haben das Elend unter mein Dach gerufen, wo sonst nur die Freude zu Hause war. Sind Sie noch nicht zufrieden? Wunderlicher Vater, jetzt komme ich ja, deiner Tochter etwas Erfreuliches zu sagen. Lady Milford, das Hindernis unserer Liebe, floh diesen Augenblick aus dem Lande. Mein Vater billigt meine Wahl. Ich bin jetzt da, mein gegebenes Wort einzulösen und meine Braut zum Altar abzuholen. Wahrlich, Baron, es steht dem Verführer schön, an seinem Verbrechen seinen Witz zu kitzeln. Ich scherze nicht. Meine Aussage ist wahr, wie die Liebe meiner Luise. Und heilig will ich sie halten, wie sie ihre Eide. Noch kein freudiges Erröten auf den Wangen meiner schönen Gemahlin? Sonderbar, die Lüge muss hier gangbare Münze sein, dass die Wahrheit so wenig Glauben findet. Ihr misstraut meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Zeugnis. Was soll das bedeuten? Ich verstehe Sie nicht. Umso besser hat mich diese verstanden. Bleich wie der Tod. Jetzt erst gefällt sie mir, deine Tochter. So schön war sie nie. Der Odem des Weltgerichts, der den Firnis von jeder Lüge streift, hat die Schminke verblasen. Es ist ihr schönstes Gesicht, ihr erstes wahres. Lass es mich küssen. Weg! Vor deinen Liebkosungen konnte ich sie nicht bewahren. Aber ich kann es vor deinem Misshandeln. Graukopf, menge dich nicht in ein Spiel, das so offenbar verloren ist. Schriebst du diesen Brief? Um Gottes Willen, Tochter, vergiss nicht. Dass er in die unrechten Hände fiel? Gepriesen sei der Zufall. Zufall, sage ich. Die Vorsehung. Antwort will ich. Schriebst du diesen Brief? Standhaft, Tochter, und alles ist überwunden. Lustig, lustig. Auch der Vater betrogen, alles betrogen. Schwöre bei Gott, bei dem fürchterlich Wahren, Schriebst du diesen Brief? Ich schrieb ihn. Luise! Nein, du lügst. Ich fragte zu heftig, nicht wahr? Du bekanntest nur, weil ich zu heftig fragte. Ich bekannte, was war es? Nein, sage ich. Nein, nein, du schriebst nicht. Es ist deine Hand gar nicht. Und wäre sie's, warum sollten Handschriften schwerer nachzumachen sein, als Herzen zu verderben? Rede mir wahr, Luise. Oder nein, nein, tu es nicht. Du könntest ja sagen und ich wäre verloren. Eine Lüge, Luise, eine Lüge. Schriebst du diesen Brief? Bei Gott, bei dem fürchterlich Wahren. Ja. Wusstest du, was du mir warst, Luise? Nein, du wusstest nicht, dass du mir alles warst. Alles. Alles. Und so damit zu spielen. Sie haben mein Geständnis, Herr von Walter. Gehen Sie nun. Verlassen Sie ein Haus, wo Sie so unglücklich waren. Gut. Gut. Noch eine Bitte, Luise, die letzte. Mein Kopf brennt so. Willst du mir ein Glas Limonade zurechtmachen? Liebe Baron, kann es Ihren Gram vielleicht lindern, wenn ich Ihnen gestehe, dass ich Sie herzlich bedauere? Lass es gut sein, Miller. Ich weiß kaum noch, wie ich in sein Haus kam. Was war die Veranlassung? Wie, Herr Major? Sie wollten Lektion auf der Flöte bei mir nehmen. Das wissen Sie nicht mehr? Ich sah seine Tochter. Mann, ich bezahle dir dein bisschen Flöte zu teuer und du gewinnst nicht einmal, auch du verlierst alles. Was habe ich doch sagen wollen? Ja, Luise ist seine einzige Tochter. Sonst hat er keine Kinder mehr. Keins mehr. Wünsch mir auch keins mehr. Das Mädel ist just so recht, mein ganzes Vaterherz einzustecken. Hab meine ganze Barschaft von Liebe an der Tochter schon zugesetzt. Sehe doch nach dem Trank, guter Miller. Der Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts als das Einzige. Du willst ihm rauben, wenn er nun heimeilt und hereintritt und sie da liegt, tot. Und er dasteht vor ihr, sein erstarrter Blick Gott sucht und Gott nicht mehr finden kann. Doch was verliert er denn? Das Mädchen, dem die heiligsten Gefühle der Liebe nur Puppen waren, will es den Vater glücklich machen können? Draußen sitzt das arme Ding und will sich zu Tode weinen. Sie wird ihnen mit der Limonade auch Tränen zu trinken geben. Wohl, wenn's nur Tränen wären. Miller, ich bin auch sein Schuldner. Ach, gehen Sie, wofür halten Sie mich? Tun Sie mir doch den Schimpf nicht an. Wir sind hier nicht das letzte Mal beieinander. Wer kann das wissen? Nehmen wir nur, es ist für Leben und Sterben. Auf den Fall kann man's wagen bei Ihnen. Hat er noch nie gehört, dass Jünglinge gefallen sind, Mädchen und Jünglinge, die Luftschlösser betrogener Väter? Auch seine Luise ist nicht unsterblich. Ich hab sie von Gott. Ich sage ihm, sei er vorsichtig, Miller. Nur ein verzweifelter Spieler setzt alles auf einen einzigen Wurf. Na, warum nimmt er sein Geld nicht? Die ganze Börse? Auf wohin denken, Herr Gnaden? An meine Schuldigkeit. Da, ich kann den Quark nicht eine Ewigkeit so halten. Was? Bei Gott. Da greife ich ja das bare, gelbe, leibhaftige Gold. Gnädiger Herr, ich bin ein gerader Mann. Wenn Sie mich zu einem Bubenstück anspannen wollen, denn so viel Geld lässt sich, weiß Gott, nicht mit etwas Gutem verdienen. Sei er getrost, lieber Miller, das Geld hat er längst verdient. Mein also? Mein? Mit des guten Gottes Wissen und Willen mein? Wie komme ich denn so auf einmal zu dem ganzen grausamen Reichtum? Wie verdiene ich ihn? Mit dem Geld hier bezahle ich ihm den 3 Monat langen glücklichen Traum von seiner Tochter. Gnädiger Herr, wären Sie ein Bürgersmann und mein Mädel liebte Sie nicht, Erstechen wollte ich's, das Mädel. Aber da hab ja ich nun alles und Sie nicht. Lasse sich das nicht anfechten. Ich reise ab. Und in dem Land, in dem ich mich zu setzen gedenke, gelten die Stempel nicht. Oh, wart, wie ich jetzt auftreten will. Auf dem Markt will ich meine Musikstunden geben und Nummer 5-3 König rauchen. Und Herr, meine Tochter, oh, dem Mädel soll der Segen bekommen. Was ich ihr an den Augen absehen kann, soll sie haben. Und soll mir Französisch lernen, was dem Fundament tut, Menuett tanzen und singen, dass man's in den Zeitungen lesen soll. Und eine Haube soll sie tragen, wie die Hofratstöchter und eine Quai de Paris. Sie befehlen? Oh, beinahe hätte ich das vergessen. Darf ich Ihnen um etwas bitten, Miller, will er mir einen Gefallen tun? 1000 für einen. Man wird mich bei der Tafel erwarten, es ist mir ganz unmöglich, unter Menschen zu gehen. Will er einen Gang tun zu meinem Vater und mich entschuldigen? Den Gang kann ja ich tun. Zum Präsidenten? Er übergibt seinen Auftrag einem Kammerdiener. Hier ist ein Brief an meinen Vater. Gut, Baron. Vater, das alles könnt ihr wohl recht gut ich besorgen. Du bist allein und es ist finster Nacht. Leuchte deinem Vater, Louise. Ja. Die oberen Mächte nicken mir ihr Ja herunter. Ihr guter Engel lässt sie fahren. Wollen Sie mich auf dem Pianoforte akkompanieren, Herr von Walter? Sie sind mir auch noch eine Revanche auf dem Schachbrett schuldig. Die Brieftasche, die ich Ihnen zu sticken versprochen, ich habe sie angefangen. Wollen Sie das Dessin sehen? Oh, ich bin sehr elend. Das könnte wahr sein. Ich habe wohl gewusst, dass wir jetzt zusammen nicht taugen. Wenn Sie erlauben, so gehe ich und bitte einige von meinen Bekannten her. Ja, das tu. Ich will auch gehen und von den meinigen bitten. Der gescheiteste Einfall, den ein Mensch in dieser Lage haben kann. Wir machen aus dem verdrießlichen Duett eine Lustbarkeit. Toren sind's, die von ewiger Liebe schwatzen. Veränderung ist das Salz des Vergnügens. Ich bin dabei. Unglücklich bist du schon. Willst du es auch noch verdienen? Unglücklich bin ich? Wer hat dir das gesagt? Unglücklich musst ich werden, das wusstest du und hast mich dennoch verraten. Also dumm warst du nicht, du warst nur ein Teufel. Die Limonade ist matt wie deine Seele. Versuche. Versuche. Die Limonade ist gut. Es wird eine Zeit kommen, Walter. Ach, mit der Zeit wären wir fertig. Gute Nacht, Herrendienst. Mein Gott. Heiß, eng. Oh. Was ist? Trinken Sie, trinken Sie. Der Trank wird Sie kühlen. Das wird er gewiss. Ferdinand. Diese Augen. Diese sanften Augen. Weg! Jetzt kein Engel mehr, es ist zu spät. Oh mein Gott. Und die Stimme, wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Saiten? Ich will dich nicht zur Rede stellen, Gott Schöpfer. Aber warum dein Gift in so schönen Gefäß? Alles so schön, so voll Ebenmaß. Und nur in der Seele sollte Gott sich vergriffen haben. Luise. Luise. Warum hast du mir das getan? Weinen Sie. Weinen Sie. Ihre Wehmut wird gerechter gegen mich sein als Ihre Entrüstung. Ach, du betrügst dich. Das sind kalte Tropfen. Tränen um deine Seele, Luise. Tränen um die Gottheit, die so mutwillig um das Herrlichste ihrer Werke kommt. Ach, die ganze Schöpfung sollte über das Beispiel betreten sein, das in ihrer Mitte geschieht. Wenn die Pest unter Engeln wütet, rufe man Trauer aus durch die ganze Natur. Treiben Sie mich nicht aufs Äußerste. Ich habe Seelenstärke, aber sie muss auf eine menschliche Probe kommen. Das Wort noch und dann geschieden. Dürfte ich den Mund auftun, ich könnte. Ich, oh Gott, ich... aber dulden muss ich's, wenn du mich misshandelst. Luise, hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich antworte nicht mehr. Sorge für deine unsterbliche Seele, Luise. Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen. Oh. Luise! Hast du den Marschall geliebt? Ehe dieses Licht ausbrennt, stehst du vor Gott! Jesus! Was ist das? Oh Gott! Um wieder zu üben. Ach, über euch Weiber, ein elender Gran Arsenik wirft sie um. Gift. So fürchte ich. Sterben. Sterben. Gott, Allbarmherziger, meine Seele, erbarme dich. Das ist die Hauptsache. Ich bitte ihn auch darum. Vater, Mutter, ist keine Rettung mehr. Heiland der Welt, muss ich dahin. Wir machen die Reise zusammen. Gift von dir. Oh, nun kann ich nicht mehr länger schweigen. Der Tod hebt alle Eide auf. Ferdinand, ich sterbe unschuldig. Was? Eine Lüge pflegt man doch sonst nicht auf diese Reise zu nehmen. Ich lüge nicht. Lüge nicht. Hab nur einmal gelogen, mein Leben lang, als ich den Brief schrieb an den Hofmarschall. Ja, ja, dieser Brief. Dieser Brief. Dein Vater hat ihn diktiert. Man zwang mich. Sie machten es listig. Gott sei gelobt. Noch spüre ich das Gift nicht. Was beginnst du? Es ist dein Vater. Mörder und Mördervater. Ferdinand! Luise! Ah! Ah! Sterben vergab mein Erlöser. Heil über dich und ihn. Halt! Halt, entspringe mir nicht, Engel des Himmels! Ihre Seele ist dahin. Luise. Luise! Sohn, was ist das? Da sie Mörder. Warum hast du mir das getan? Ja, freilich. Ich hätte den Staatsmann erst hören sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe. Lass mich hinein, um Gottes Willen, lass mich! Gift, schreit man, sei hier genommen worden. Danke diesem hier. Oh, Jesus! In wenig Worten, Vater. Sie fangen an, mir kostbar zu werden. Ich bin bübisch um mein Leben bestohlen. Bestohlen durch Sie. Ein Bösewicht bin ich niemals gewesen, aber ich habe einen Mord begangen. Einen Mord, den du mir nicht zumuten wirst, allein vor den Richter der Welt zu schleppen. Feierlich wälze ich dir hier die größte, grässlichste Hälfte zu. Auf dies Gesicht ist mit Verzerrungen dein Name geschrieben und die Würgengel werden ihn lesen. Eine Gestalt wie diese stehe an deinem Grabe, wenn du auferstehst, und nimm Gott, wenn er dich richten. Von mir nicht. Von mir nicht, Richter der Welt, fordere diese Seelen. Von diesem. Von mir. Über dich die Verantwortung. Über mich? War es mein Sohn? War ich dein Gebieter? Über mich die Verantwortung? Ja, jetzt will ich verloren sein, aber du sollst es mit mir sein. Gerichtsdiener führt mich von hinnen. Ich will Geheimnisse aufdecken, dass denen, die sie hören, die Haut schaudern soll. Du wirst nicht rasen, doch. Ich werde, Kamerad, ich werde. Arm in Arm mit dir zum Blutgerecht. Arm in Arm mit dir zur Hölle. Luise. Luise. Ich komme. Ich komme. Sohn, Ferdinand, soll kein Blick mehr auf einen zerschmetterten Vater fallen. Gott gehört dieser Letzte. Geschöpf und Schöpfer verlassen mich. Kein Blick zu meiner letzten Erquickung. Er vergab mir. Jetzt, euer Gefangener!